Also unser heutiges Thema, Armut, Hunger und Elend in der Welt. Wo kommt's her? Wie wird mit umgegangen? Was kriegt man an allen möglichen Ratschlägen und Hilfsangeboten? Zurzeit, gerade vor Weihnachten, gibt es ja haufenweise Spendenaufrufe. Von Brot für die Welt, Caritas, Miserior, bis hin zu Care aus Amiland und so weiter. Alles unterwegs. Da geht die letzten 14 Tagen vor dem schönen Fest fast kein Tag, ohne dass irgendeiner von den Figuren an der Haustür klingelt mit der Spendenbüchse. Briefkasten ist auch voll von so einem Zeug. So richtig in Mode ist zurzeit das Kinderverkaufen. Kommen so Organisationen an und verkaufen an Kinder. Für 20 Euro im Monat könnte man ein Patenkind sich erwerben, das dann glatt von 20 Euro durchgefüttert werden könnte. Diese ganzen Organisationen verschweigen eigentlich nichts. Wenn man nachliest oder mal nachfragt bei denen, die da so rumlaufen, keiner sagt, dass diese Spendiererei und diese Hilfsorganisationen wirklich etwas hilft. Sie sagen alle Tropfen auf den heißen Stein. Und sie sagen alle trotzdem furchtbar wichtig. Das Argument heißt, anstatt nur zu reden, müsste man was tun. Und das Tun besteht im Spenden. Man kann doch nicht die Augen verschließen, kriegt man zu hören. Und da muss ich sagen, erstaunlich, wie man das kann. Aber am erstaunlichsten ist das Wie. Ob Rohstoffpreise, das Thema Cashcrops, Ruinierung der Natur, Zerstörung jeder Sorte Subsistenz in den Ländern der Dritten Welt, Bürgerkriege, Exportzwang für Kredit und IWF, alle Wirkungen von Geld und Gewalt kommen bei diesen Leuten vor. Bloß niemals als Argument gegen die Unterwerfung unter Geld und Gewalt. Da hört man vor allem, Afrika befindet sich in einem Teufelskreis von Elend und Armut. Eine lustige Konstruktion. Das sind die malerischen Bilder von Opfern herzubekommen. Die schönsten Bilder von niedlichen Negerkindern mit großen, traurigen Augen als Argument fürs Kinderkaufen kommen von da unten her. Dieser Spaß mit dem Teufelskreis, der ist wohl auch dafür erfunden, weil es da unten unter dem Regiment von Freiheit und Marktwirtschaft zu dem ganzen Elend kommt, das jetzt hier bebildert, abgelichtet, vorgeführt wird. Und Teufelskreis auf der anderen Seite, weil genau diese modernen Errungenschaften der Zivilisation, Marktwirtschaft und Freiheit, zum Schluss das einzig taugliche Mittel sein sollen, um diese Zustände da unten zu ändern. Ich muss ein paar Sätze zu dieser Spendiererei sagen, weil es geht einem ein wenig auf den Geist. Da wird der brave Bürger angehalten, sich zuerst mal ein Gewissen zu machen. Uns geht es doch so viel besser als denen da unten. Leben wir, nicht auf deren Kosten? Müssen wir den armen Opfern nicht was abgeben, wo es uns doch vergleichsweise so viel besser geht mit unserer Weihnachtsgans? Nebenbei, von wegen, ihr macht halt eine Theorie, der Vorwurf von den Spendenheinis gegen uns. Wir heilen schon mal was konkret, wir helfen. Diese ganze Spendenmoral ist eine angewandte, falsche Theorie über das Elend. Und die Theorie kommt aus dem Vergleich. Uns geht's gut, denen schlecht. Die haben so wenig bis nichts, wir haben doch was. Wenn wir uns anstrengen, haben wir sogar was übrig. Gleich liegt die Not nicht an einer falschen oder ungerechten Verteilung. Wenn wir, und schon denkt sich der Spender als Mitglied eines Kollektivs, und was das Kollektiv nachher ist, ist auch kein Geheimnis, ist das Kollektiv der Nation. Da denkt er sich als Deutscher. Wenn wir, diese Volksgemeinschaft, der es zum Glück etwas besser geht als einer anderen, wenn wir was abgeben, dann haben die doch auch was. Was hat man jetzt? Zack, hat man die ganzen Armen der Welt zu einer Notgemeinschaft zusammengeschweißt und damit hat man schon bewiesen, dass mit den bescheidenen bis nicht vorhandenen Mitteln der Armen die Armut bekämpft werden könnte. Und das finde ich einen Hammer. Es braucht schon eine Menge nationales Wir, um sowas mitzumachen. Und das verbietet dann auch gleich die Fragen etwa folgenden Kalibers. Wer macht denn den Immunexport? Wer macht denn die Rohstoffbörsen? Wer macht denn auch hier aus Lebensmitteln Cashcrops, Geldfrüchte? Und nimmt auch hier von denen ab und zu mal welche vom Markt, wenn die Preise allzu sehr fallen? Wer traut sich denn als deutscher, normaler Mensch und Lohnempfänger schon zu sagen, was hab denn ich mit der Armut in Afrika und Lateinamerika zu tun? Die Frage klingt sofort für jeden anständigen Menschen, anständig in Anführungszeichen, als unmoralisch. Sorge ich etwa dafür, dass die Geld brauchen und keins haben? Sorge ich dafür, dass die noch nicht mal einen Schulgriffel und eine Tafel haben? Auch so ein Angebot in der Spende im Moment. Man kann Schulklassen einen Schulkoffer spendieren. Für 50 Euro eine ganze Klasse Lehrmaterial für ein Jahr. Sonderangebot. Kann ich was dafür, dass denen noch nicht mal Schulgriffel und ein paar Notizblöcke zugänglich sind? Ich kriege eben gleich mitgeteilt von den Spendern, das Zeug ist doch massenhaft zu haben. Es braucht bloß einen, der es zahlt. Man sollte dieses bescheuerte nationale Wir mal verlassen und mal ein wenig die Augen nicht auf die Tour verschließen, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann könnte einem nämlich einiges auffallen. Es könnte einem schon da auffallen, wenn die Berichte, die man das ganze Jahr so kriegt aus der Welt, Hungerberichte aus Afrika, Bürgerkriegsberichte aus Liberia, Monrovia, Berichte aus Argentinien, wo die absolute Verarmung der Leute zu sowas Ähnlichem wie Hungeraufständen führt, Plündereien von Supermärkten und so weiter. Es könnte einem schon was auffallen, wenn man das sich so anschaut. Egal ob Afrika mit seinen Hungerkrüppeln, Rio mit den Straßenkindern, die ab und zu auch mal um die Ecke gebracht werden, oder Moskau mit seinen hungernden und erfrierenden Mamutschkas. Überall kriegt man alles, wenn man es bezahlen kann. Niemand verhungert, weil es irgendwo an irgendeiner Weltgegend nichts gäbe. Der Grund des Elends und des Verreckens ist glatt noch, alle Nase lang im Fernsehen zu bewundern. Nehmen wir mal die Fälle, die ich geschildert habe. Wird breit abgefilmt, wie in Argentinien, die armen Leute im Supermarkt plündern. Immerhin ist da ein Kamerateam mit dem modernsten Equipment der Welt. Die sind mit mindestens 3 Autos dahin gefahren, senden das via Satellit in alle Welt. Allein das Zeug ist ja schon kräftig aufwendig. Von wegen was nicht vorhanden. Da werden in Liberia die schon halb verreckten Bürger vor Monrovia gezeigt. Immer natürlich als Stammeszugehörige sortiert. Und einen Haufen Soldaten, die dort ein Lebensmittellager bewachen. Und siehe dort, da sind Mehlsäcke und Reissäcke und Ähnliches drin. Auf denen ist ein rotes Kreuz. Was ist denn dieses rote Kreuz? Das ist die Kenntlichmachung, dass auch diese Säcke einen Vorbehalt haben. Die sind nämlich auch Eigentum. In diesem Fall Eigentum des Roten Kreuzes. Und die Zugänglichkeit ist deshalb geregelt wie bei jedem Eigentum. Der Eigentümer entscheidet, wer es kriegt. Und es ist nicht da, dass sich jemand was nimmt. Deshalb stehen da vor Soldaten. Was heißt das überhaupt, wenn die Leute was plündern? Da ist schon alles ausgesagt. Ich brauche irgendwas zum Leben. Da gibt es etwas, das nehme ich mir. Wäre eigentlich eine ganz normale Sache. Wo das, was es gibt, aber als Eigentum nur existiert, heißt das plündern. Da passiert nämlich Folgendes. Da sind Leute, die über keinerlei Mittel verfügen, an irgendwas zu kommen. Die auch vor allem über das entscheidende Mittel, was heutzutage auf der ganzen Welt gilt, nämlich das Geld, nicht verfügen, um an etwas zu kommen. Und sich in diesem Fall nicht anders zu helfen wissen, als zu einem Mittel zu greifen. Aus purem Hunger. Nämlich dem Mittel der Gewalt. Und sofort konkurrieren sie mit einer anderen Sorte Gewalt. Nämlich mit der Gewalt, die das Eigentum für sich ins Felde führen kann. Und was der Mensch als Gewalt immer nur dann entdeckt, wenn der Schützer des Eigentums, die Staatsgewalt, gleich in Form seiner Exekutivorgane vor Ort die richtig ausübt. Und die immer dann nicht entdeckt wird, wenn sie in der Form des Geldes den Leuten gegenübertritt. Also, erster Schluss, den ich da ziehe, da brauche ich nur Fernsehen zu schauen. Es gibt heutzutage auf der ganzen Welt keine Armut mehr, die nicht auf einer sehr eigentümlichen Sache beruht, nämlich auf Ausschluss von den Gütern des Bedarfs. Auf der einen Seite ein Haufen Menschen, die die Güter brauchen, und sie kriegen sie nicht, es sei denn, sie haben Geld. Nicht Naturabhängigkeit, Missernten, Katastrophen und so weiter sind der Grund fürs Elend. In manchen Gegenden ist ab und zu mal eine Katastrophe glatt ein Segen für die Leute. Da ist was Ungewöhnliches passiert, da geraten die glatt mal ins Blickfeld und da kommt mal ein Rotkreuzheini vorbei und lässt was dort zurück. Ansonsten können sie vor sich hinhungern. Dann kann man auch immer sehen, es gibt also auf der ganzen Welt Quellen, aus denen die Lebensmittel fortlaufend auch nachkommen. Auch in solche Hungergebiete. Ganze Lager gibt es dort unten. Bloß, die Menschen haben nicht den geringsten Zugriff drauf. Da gibt es ja ganze Menge Leute auf der Welt, die haben ein pur negatives Verhältnis zu den Reichtumsquellen, von denen sie ja andererseits aber leben müssen. Das ist die Gemeinheit. Leben vom Welternährungsfonds und von Almosen. Nehmen wir nochmal die Almosen. Das Resultat der hier eingesammelten Spenden, wie sie da unten ankommen. Die sind für sich gesehen nochmal ein extra zynischer Beweis dafür, warum die hungern. Almosen sorgen dafür, dass die was kriegen, weil jemand anders die in aller Welt jetzt existierende Notwendigkeit dafür erledigt, nämlich zu bezahlen. Selbst das beweist noch, dass der Mangel nur an einem liegt, und der Unterwerfung von allem und das Geld. Also von dem Punkt. Was ist die Armut dieser Leute, worin besteht sie? Und der gute Deutsche sagt, mir geht's ja vergleichsweise gut, ich habe ja was gespart. Das kann ich vielleicht sogar dazu benutzen, mir das demnächst mal live anzuschauen. Pauschal in die Dominikanische Republik brauche ich nur ein paar Schritte aus dem Hotel gehen. Da kann er noch sagen, am Ende leben die auch noch von mir. Denn ich bezahle da unten ja was. Es gibt ein Einkommen für die. Wenn Herr und Frau Tourist den blöden Standpunkt des Vergleichs mal fahren lässt, kann er da unten glatt feststellen, dass es in diesen Ländern gar nicht so sehr viel anders ist als bei ihm zu Hause. Im Hotel sagt man ihm gerne, wo es was zu kaufen gibt. Da gibt es ja jede Menge Läden, wo der Tourist dann gerne hingeht. Im Hotel kriegt er allerdings auch gesagt, auf Ihr Geldbörse müssen Sie aber aufpassen. Die wird einem hier leicht geklaut. Und wenn er dann einkaufen geht, stellt er fest, dass es dort nicht nur auswärtiges Zeug gibt, sondern dass da jede Menge zu kaufen gibt, was auch, in meinem Beispiel, in der Dominikanischen Republik produziert wurde. Auch dort wird munter produziert und gleichzeitig, kaum ist er aus dem Hotel raus, lungert um ihn herum die Not. Und die Not organisiert sich vielleicht sogar noch ein wenig gangmäßig, weshalb er auf seinen Geldbeutel aufpassen muss. Und das tun sie dort, weil es eine Möglichkeit ist, an das einzige Mittel zu kommen, was man braucht, um sich zu ernähren und zu kleiden, nämlich Geld. Nichtbesitz ist nicht nur, ich habe momentan nichts in der Gegend, sondern Nichtbesitz ist, ich bin auch von allem ausgeschlossen, was man bräuchte, um für sich selber was zu produzieren. Nicht nur kein Geld, sondern Armut in dem Sinn, über keine Möglichkeit zu verfügen, sich die Natur als Mittel einer Bedürfnisbefriedigung zunutze zu machen. Keine Produktionsmittel, nichts. Also auch dort, in solchen Ländern, hat der Ausschluss vom Reichtum eine Rechtsform. Und die heißt dort wie hier schlicht und einfach Eigentum. Der Reichtum, die gesamte Reproduktion der Gesellschaft, ist Eigentum. Für die Leute dort leider immer von jemand anderem. Und dass das so ist, hat in aller Welt eine ortsansässige Staatsmacht in aller Freiheit mit ihrer Gewalt eingerichtet. Übrigens, wenn jemand einen Einwand hat, oder sonst irgendwie was unklar ist, kann sich jederzeit melden, dann debattieren wir es gleich. Muss man nicht warten, bis ich hier fertig gelabert habe. Kann man jederzeit mittendrin tun. Machen wir am Eigentum mal weiter. Wie geht denn das? Eine Staatsmacht richtet es ein. Ist alles nicht so furchtbar schwer. Man muss zum Beispiel nur Grund und Boden zum Eigentum erklären. Das hat schon in Amerika eine ganze Rasse hier ausgerottet. Das war der Hauptgrund, warum die Indianer verrecken mussten. Amerika wurde halt sukzessive Grund und Boden komplett zu Eigentum erklärt. Nichts mehr mit den Büffel hinterher, überall Zäune. Man muss nur jede Produktionsmöglichkeit zu einer potenziellen Geldquelle erklären. Zur Geldquelle eines Eigentümers. Und Geld zum alleinigen Zugriffsmittel. Das gegen jede Sorte von Familien, Stammes oder sonstige Reproduktionsgemeinschaft, ja ansonsten früher die Natur um sich herum schlicht und einfach als Mittel ihrer Reproduktion benutzt hat. Ohne zu fragen, wem das gehört. Man war nämlich dort, hat die Natur sich zum Mittel gemacht und das war's. Und da hat der Kolonialismus schon so ziemlich das meiste erledigt. Den Rest haben die neuen Staatsmänner erledigt, die alle brav in Europa oder Amerika studiert haben und nach der Entkolonialisierung in diesen Weltgegenden angefangen haben, Staat zu machen. Und auf der Uni haben sie alle gelernt, dass Marktwirtschaft das einzig taugliche Mittel zur Reichtumsproduktion ist, also muss man auch sein Land danach herrichten. Und die paar, die das nicht richtig gelernt hatten, die auf der Sorbonne zum Beispiel glatt mal nebenbei was von Marx vernommen haben und das auch für eine Alternative gehalten haben, die haben es eingebläut gekriegt, dass das die falsche Tour ist. Und spätestens mit dem Abgang des realen Sozialismus haben sie es dann endgültig gelernt, dass außer Marktwirtschaft nichts geht. Dass die Quelle staatlichen Reichtums nichts anderes ist als das Resultat einer privat organisierten Geldvermehrung, der Beteiligung daran, über Steuerkreditvermehrung, egal wie. Und dass die deshalb in einem Land angeleiert und befördert zu werden hat, das haben sie alle gelernt und haben sie dann alle bei sich inszeniert. Die Suche nach Geldquellen, nach Möglichkeiten, was zum Mittel privater Bereicherung zu machen ist, war der Hauptjob der Staatsgründungen. Und der Ruf nach Kapital, das, wie man ja weiß, aus den Industrieländern in der Lage ist, aus Natur- und Menschenmaterial was zu machen. Wo man auch weiß, je größer, desto mehr sind sie dazu in der Lage. Was heißt das jetzt für die Leute? Absolute Trennung von allen Mitteln ihrer Subsistenz. Rechtsform des Ausschlusses, überall Eigentum. Aber nicht nur die Trennung von ihrer Subsistenz. Da geht die Gemeinheit erst los. Es gibt gleich noch eine Umkehrung dazu. Es ist nicht nur, der eigene Acker ist weg, das ist jetzt eine Plantage, sondern jetzt kommen sie nur noch an Mittel des Lebens und Überlebens, wenn sie es schaffen, dass einer von diesen neuen Figuren, von diesen Eigentümern, Bedarf an ihnen hat. Das heißt, das einzige Mittel für die Leute, an irgendetwas zu kommen, zu überleben, ist jetzt, dass sie selbst Mittel sind fürs Eigentum. Nicht mehr sie machen sich die Natur mit ihren, von mir aus auch relativ primitiven Produktionsmitteln, zum Mittel der Produktion ihrer Bedürfnisbefriedigung. Jetzt kriegen sie nur noch, wenn sie selber Mittel werden, das ist die letzte Gemeinheit. Nur wenn sie es schaffen, dass jemand ihnen was gibt dafür, dass sie Mittel von dessen Reichtum sind, das heißt Lohnarbeiten, dort wie hier, nur dann gibt's was zum Futtern. Sie sind jetzt das Mittel, dass die Reichtumsquellen sprudeln. Und immer nur für andere. Das ist die zivilisatorische Errungenschaft auf der ganzen Welt. Menschen müssen sich zum Mittel eines Eigentümers machen, damit der was aus ihnen und der Reichtums, der zweiten Reichtumsquelle Natur macht. Da kann vorher die Subsistenz noch so beschissen gewesen sein. Naturabhängigkeit eben. Auf so einem Acker was vor sich hinwerkeln mit bescheidenen Mitteln. Aus den Quellen der Natur was für sich machen, war aber da der Witz. Ihre Arbeit mit ihren Mitteln hat für sich aus dem Zeug was gemacht. Jetzt hängen sie davon ab, dass einer aus ihnen etwas macht. Dann ist aber auch klar, dass ihr Bezug auf die Quellen des Reichtums, auf die Mittel einer Bedürfnisbefriedigung, gar nicht mehr von ihnen abhängen, sondern dass sie mehr oder weniger das zufällige Resultat sind der Kalkulation, die einer, der über Eigentum verfügt, der über Kapital verfügt, mit ihnen und mit der Natur anstellt. Davon hängt es ab, davon haben die aber nichts in der Hand, was mit ihnen passiert, was sie zum Fressen haben, was sie zum Leben haben. Nochmal, Hunger und Elend, weil dort nichts ist? Vielleicht sogar noch, weil dort der Reichtum abtransportiert wird. Auch so eine Floskel, die man wahnsinnig oft hört. Wäre auch einfach zu überlegen. In welchen zwei Ländern auf der Welt wird am meisten abtransportiert? Als erstes USA, als zweites Deutschland. Exportweltmeister schimpft sich die Nation gern. Etwa weil da nichts abtransportiert wird. Also kann Abtransport niemals ein Argument für Armut sein. Ist es auch nicht. Auch das aus Brasilien, aus Argentinien, was abtransportiert wird, aus Afrika, was abtransportiert wird, ist nicht der Witz. Immer wenn was abtransportiert wird, funktioniert das Abtransportierte als Mittel einer Reichtumsvermehrung. Und zwar sowohl dort, wo es abtransportiert wird, als auch dort, wo es hintransportiert wird. Der eine heißt Importeur und macht sein Geschäft, der andere macht sein Geschäft damit, dass dem Importeur das verkauft wird. Nicht umsonst, zum Beispiel, heißt Brasilien mit seinen Straßenkindern und der himmelschreienden Armut und dem Elend. Andererseits auch das Land der Millionäre. Da gibt es nämlich ziemlich viel von der Sorte. Alles in diesen Ländern ist und wird ständig durchsortiert. Ob es Quelle zur Eigentumsgleich Geldvermehrung ist, ob es dazu taugt. Und da sind sie einfallsreich. Da wird in einem afrikanischen Land schon mal das, was vorhanden ist an Wasserleitungsnetz zum Beispiel, zur Geldquelle gemacht. Oder in Argentinien die Stromversorgung oder das Telefonnetz, wie hier ja auch. Mit dem Wasser fällt gerade ein, Brot für die Welt heute Broschüre verteilt in die Briefkästen. Das ist ein Projekt von denen. Eine kleine Stadt bei Lagos. Da sammeln sie, dass da Frauenkollektive sich Zisternen bauen können. Weil sie ansonsten 12 Kilometer weit zu einem Fluss latschen müssen, um sich Wasser zu holen. Da habe ich mal im Internet ein bisschen nachgeguckt, unter der Stadt. Komm auch wie Wendy. Grundlage für dieses Brot für die Weltprojekt ist lustig. Es hat vor einigen Jahren, als die Pleite des ugandischen Staats noch nicht ganz so weit war, tatsächlich ein Projekt gegeben, wo in die kleineren Dörfer und auch in diese Städte Wasserleitungen gelegt wurden. Das war zwar in so einem Dorf dann ein Wasserhahn auf dem Markt, auf dem Platz innen, aber da mussten sie hingehen und da haben sie halt ihr Wasser gehabt. Zwar nicht übermäßig viel gesprudelt, aber mehr als wenn sie immer zum Fluss latschen müssen. Wenn ich einer glatt auf die Idee komme, selbst daraus kann man noch Geld machen, hat Uganda glatt seine Wasserversorgung an Vivendi verkauft. Jetzt haben sie auf den Dorfplätzen an die Wasserleitung Automaten hingemacht, wo man Geld neu schmeißen muss. Hat aber keiner. Und als ein halbes Jahr in dem Automaten nie Geld drin war, haben sie halt abgedreht. Jetzt müssen sie 12 Kilometer zum Fluss latschen. Und Brot für die Welt baut jetzt Zisternen. Sehr hilfreich. So ist es. Wie wäre es, wenn die Wasserhähne wieder aufdrehen? Geht nicht, ne? So in Form von Streik. Bitte? Also ich werde für die Wasserhähne einfach aufzudrehen. Aber wenn sie es nicht machen. Sein Projekt ist über 10 Jahre angelegt. Der Pipe reicht, wenn nur ein Wasserhahn aufdrehen. Das ist lächerlich, aber trotzdem wird mir helfen. Man muss schon sagen, gegen eins darf man sich bei aller Hilfe nicht vergehen. Gegen die Macht des Geldes. Um zu sagen, dann machen wir halt wieder mit Geld, das aber dann andere sammeln. Mit dem Geld, das bei, sonst auf der Welt bei armen Leuten, nicht bei Vivendi, eingesammelt wird. Eine Alternative zu dem Ausschluss, der vor Ort passiert ist. und belassen bei Vivendi das Recht auf Geld und schweißen die Armen der Welt zu einer Notgemeinschaft zusammen. Das nenne ich ein Stück weit gemein. Wir müssen keine 12 Kilometer mehr laufen, um mehr Wasser zu holen. Jo, wenn man das Eigentum respektiert und nicht die Vivendi-Wasserleitung einfach dazu benutzt, das Wasser dahin zu leiten. Wow, das passiert ja ab und zu. Brasilien hat zwangsweise die Patente für AIDS-Medikamente nicht mehr angenommen. So Sachen gibt es ja. Auch immer, dass andere dann dafür bezahlen. Ja, warum kann man nicht? Ungefähr aus demselben Grund, weshalb man hier nicht auch einfach, wenn man Hunger hat, zum Bäcker gehen kann und sich was nehmen. Auch dort hat die Staatsgewalt natürlich entdeckt, dass die letzten Quellen, auch für sich noch was rauszuholen, solche Dinger sind. Wie wenn die, drückt natürlich an den ugandischen Staat was ab. Dafür hat Vivendi aber auch das Recht, dass dieser Staat für den Schutz seines Eigentums eintritt. Kann schon einer hingehen und die Wasserleitung aufmachen, aber ohne dass er sich dann auch mit dem ugandischen Staat anlegt, wird das nicht gehen. Also, Vivendi war jetzt so ein Beispiel. Kann man überall in den Ländern finden. Alles schauen Sie, wo finden wir irgendetwas in diesem Land, an diesem Land, wo Eigentümer, ob die jetzt aus dem Land sind oder von auswärts, piep egal, was dran entdecken, wie sie ihr Geld vermehren können. Dann organisiert der Staat den Zugriff auf diese Mittel, weil er sich selber dann eine Beteiligung an der Geldvermehrung, die dann stattfindet, verspricht. Und da sind sie erfindungsreich und da gibt es Kinderarbeit, da gibt es Umweltverschmutzung, da gibt es alles. Und Kapital ist ja bekanntermaßen, darum ist es wurscht, wo das herkommt, so ziemlich der letzte noch existierende heimatlose Geselle. Bis auf so wenige Ausnahmen, wo mir die meisten persönlich bekannt sind. Ansonsten hat jeder Bürger brav seine Heimat und ist dafür außer vom Kapital. Dem ist es scheißegal, wo es ist, wo es hingeht, Hauptsache das Geld wird mehr. Umgekehrt, dass man sich nichts vormacht, dass das so ist, die Länder so durchsortiert werden, heißt nicht, dass dort vor Ort irgendetwas fehlen würde, um was zu produzieren, vom Standpunkt, was brauchen die Leute. Nur zwei Beispiele nennen. Es gibt in Brasilien seit, ich glaube, über 20 Jahren ein Gesetz, das Großgrundbesitz, der, ich habe es nicht auswendig im Kopf, 3 oder 5 Jahre lang brach liegt, der also zur Geldvermehrung nicht taugt, landlosen Bauern zu öffnen ist, damit die dort was machen können. In der Regel irgendeine Art von Subsistenzproduktion. Das heißt Subsistenz? Bitte? Was heißt denn Subsistenz? Nicht für Geld was produzieren, sondern für den unmittelbaren eigenen Bedarf. Und da gibt es immer wieder so Projekte, oft unterstützt von der da unten manchmal sehr linksig gerierenden Kirchen von Priestern und so weiter, gibt es Projekte, dass solche Bauern so ein Stück Land auch mal besetzen. Und dann einfach mit primitivsten Mitteln, die sie haben, anfangen, so Kleinbauern Subsistenzwirtschaft aufzuziehen, dorfgemeinschaftsmäßig oft. Das ginge. Die einzige Krux ist, kaum entdeckt der Großgrundbesitzer irgendeine Möglichkeit, dass er da was anbauen könnte, was zu verscherbeln ist. Wie also Grundeigentum tatsächlich wieder nutzbar zu machen ist für Geldvermehrung, dann war's das. Wenn die sich nicht ganz schnell dann verkrümeln, diese Kleinbauern, dann kommt ihnen der Schutz des Eigentums in Form von Staats- oder Privatgewalt sehr schnell aufs Dach und die meisten überleben den Spaß dann nicht. Nur ein kleiner Punkt, von wegen, da könnte man nichts produzieren. Das, was da manchmal probiert wird, ist natürlich nichts Gescheites, weil was da bleibt, sind natürlich die schlechtesten Böden. Sonst würden sie ja gar nicht brach liegen von der Plantagenwirtschaft. Die Mittel, die sie dafür haben, sind auch nicht weit her. Aber selbst das langt erst einmal schon für die bettelarmen Leute, dass sie wenigstens überleben können. Ginge. Ein umgekehrtes Beispiel will ich auch nicht vergessen. Die UdSSR, die es inzwischen nicht mehr gibt und Russland heißt. Da hat ein realer Sozialismus, zugegeben ziemlich bescheuert, aber so vor sich hingewurschtelt, mit lauter Fehlern, auch die haben Geld als Maßstab sich genommen, haben gemeint, es wäre ein schweinetaugliches Mittel fürs Produzieren, was es nicht ist, aber egal. Sie haben jedenfalls eine Produktion in die Gänge gesetzt, die schlechte und recht die gesamte Mannschaft ernährt hat. Da ist es umgekehrt passiert. Da kam ein Gorbi auf die Idee, dass das, wie die produzieren, doch für den Staat viel zu wenig abwirft. Hat seine UdSSR verglichen mit Westeuropa und mit der USA und hat gesagt, Mensch, das Geld richtig losgelassen, da wird eine Nation reich. Die andere Seite, da werden Leute arm. Die hat er nicht sehen wollen oder es war ihm scheißegal. Das Resultat ist, Privatisierung angeleiert, von Jelzin endgültig durchgesetzt. Jetzt kann man in Moskau, in Leningrad, mindestens so viel arme Hund, Straßenkinder und so weiter sehen, wie in den Elendsmetropolen der sonstigen Welt. Auf der anderen Seite wohnen 16 der reichsten Menschen der Welt inzwischen in der UdSSR. Werden dort, und nennen sie ja selber so, Oligarchen genannt. Jeder hat mindestens 15 bis 25 Milliarden in Euro geschätzt als sein Eigentum und sind inzwischen die geschätzten Geschäftspartner des hiesigen Kapitals. Das mit dem Reichtum ist schon gelaufen. Es wird Staat zwar weniger aus, doch haben sie sich schwer verschätzt. Aber Eigentum, das jetzt alle Mittel für seine Verwertung nutzt und Armut produziert, dass es nur so kracht, das haben sie schon hinkriegt. Auch noch ein Späßchen erzählen. Ist ja eine der ganz großen Leistungen vom Gorbi gewesen, dass dort Marktwirtschaft und Freiheit einkehrt. War vor einiger Zeit in der Wochenendbeilage der FAZ ein Bericht über Moskau. Und da haben sie eine ganze Seite ein Bild gehabt, Moskauer Hinterhof, eine dieser großen Mülltonnen. Und so eine russische Mamutschka, so ein Mütterchen, total vermummt, kopfüber in dieser Mülltonne drin, am Wühlen. Bildunterschrift war jetzt der Witz. Man hätte ja denken können, sowas wie, noch ist die Marktwirtschaft nicht so weit oder die hat auch ihre Schattenzeiten oder sowas. Nee. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Steht unten drunter, heutzutage ist wenigstens etwas drin. Also, wo früher der reale Sozialismus recht und schlecht seinen Leuten wenigstens erlehrt hat, sagen die offen heraus, dass es doch was Tolles ist heutzutage, wenn die Leute wenigstens im Abfall des Reichtums rumwühlen dürfen. Als Lob der dort eingekehrten Marktwirtschaft. Das ist ein Hammer. Also, was ich mit den ganzen Beispielen sagen will. Hier, wie in allen Ländern Lateinamerikas, Afrikas, der dritten Welt, ist ein ganz abstraktes Prinzip, nämlich das Prinzip Eigentum. Mit aller Gewalt natürlich wahrgemacht, diese Abstraktion. Der Grund für Hunger, Elend und Armut überall. Ob Hunger in Afrika, Kinderarbeit in Indien oder das nicht wegzulassen. Ihr werdet euch wundern. Oder Winterschlussverkauf hier. Es ist nämlich hier die Form der Armut. Massenweise Reichtum produziert und die meisten Leute sind gottenfroh, wenn sie von den paar Krönen, die sie haben, im Schlussverkauf mal etwas Billigeres abkriegen und ihr Geld nicht allzu schnell zu Ende ist. Oder hier auch eine Auskunft über das, wie toll kapitalistischer Reichtum ist, das Programm Agenda 2010. Die ganz offizielle Auskunft, dass auch hier die Armut für die Vermehrung des Reichtums noch lange nicht groß genug ist. Da komme ich später noch drauf zurück. Dieses kapitalistische Gesetz, dieses abstrakte Prinzip Eigentum, das besagt, dass man, um in den Besitz von Geld zu kommen, etwas zum Verkaufen haben muss, das gilt. Und wer sonst nichts hat, der muss Glück haben, dass er das Letzte verkaufen kann, was er hat, nämlich sich selbst in Form seiner Arbeitskraft. Wer von dem Punkt eine Unterscheidung haben will, von den Ländern der Welt, wie sieht es etwa so aus? Anders als klassische Armut von früher, die so aussah, dass die Leute nicht beherrschten Naturbedingungen ausgeliefert waren, dass es Missernten gab und so weiter, dass dann aber die Leute verhungert sind, ist es halt so, dass sie heute verhungern, weil es ihnen nicht gelingt, in Besitz von Geld zu kommen. Es ist schlicht und einfach so, dass die natürlichen wie die stofflichen Mittel zur Herstellung von Gegenständen der Bedürfnisbefriedigung nicht in dem Besitz derjenigen sind, die diese Mittel brauchen. Die Trennung, die das Eigentum macht, auf der einen Seite die Besitzer der Produktionsmittel und der Stoffe, die man zur Produktion braucht, auf der anderen Seite die Leute, die das Zeug, die Güter, die damit produziert werden, brauchen und nicht anders drankommen, als sie sich nachher zu kaufen. Die kommen nur an das Zeug, wenn sie zwischendurch sich genauso wie Rohstoffe, Maschinen und so weiter zur Ware degradieren und zum Mittel der Reichtumsvermehrung der Eigentümer machen. Das ist der ganze Witz an dem Ausschluss, den das Eigentum mit den Leuten veranstaltet. Und das passiert einmal dort, wo die Fabriken stehen, die Leute tatsächlich gebraucht werden, sich ein Geld verdienen können. Und wo ihnen auch gesagt wird, ihr seid zu teuer heutzutage. Und auf der anderen Seite ganz genauso. In den Drittweltländern, wo ziemlich wenig Leute gebraucht werden. Und wo die meisten die Auskunft kriegen, ihr seid halt untauglich. Also kriegt ihr gar nichts und seid allenfalls im Weg. Es ist halt eine Wirtschaftsweise, die darauf aufbaut, dass diejenigen, die nichts haben und auch nie zu etwas kommen werden, ob Lohnarbeiter oder afrikanische Staaten, immer das Mittel derjenigen sind, die den Reichtum produzieren lassen. Die Armen in den Entwicklungsländern, die zu nichts kommen, und auf der anderen Seite die Arbeiter in den sogenannten reichen Ländern Und das ist eine Gemeinsamkeit zwischen denen. Und das ist keine des Spendierens. Und das ist keine, dass die einen haben, was die anderen haben, nichts. Beide schauen sie ziemlich beschissen aus. Weil die Produktion des kapitalistischen Reichtums an ihnen Maß nimmt. Ganze Welt wird durchsortiert. Wozu ist wer und wozu ist was tauglich? Was sind das für Sort Leute? Wie diszipliniert sind sie? Wie sind sie ausgebildet? Was gibt es sonst an Produktionsbedingungen? Was gibt es als Infrastruktur? Was ist irgendwo was für eine Sorte Markt? Das heißt, wie viel Geld ist dort als Zahlungsfähigkeit, die man absahnen kann? So wird die Welt durchsortiert und alles ziemlich unvermittelt nebeneinander. Welches Kapital sich da wofür entscheidet, ist vollkommen offen. Da werden mal tunesische Kinder zu einem Produktionsmittel. Wenn Adidas sich ausrechnet, dass der Fußball am kostengünstigsten so zu produzieren ist, dass hier die Lederstücke zugeschnitten werden, in Tunesien Kinder hinguckt werden, die sie zusammennähen, in Taiwan die Gummiblasen für innen drin gemacht werden, der ganze Scheiß wieder nach Deutschland zurückgeführt wird und dort zusammenmontiert. Da gibt es irgendwann eine Maschine, die Fußball noch billiger nähen kann als die tunesischen Kinder, schon sind ganze Dörfer dort verarmt. Weil es die Arbeit, die so eine Benutzung dort nicht mehr gibt. Es ist halt die Durchsortiererei der ganzen Welt nach dem einen Prinzip, was immer gilt, und gegen das keiner verstoßen will. Das heißt Rentabilität. Die saudumme Rechnung von Kostenüberschuss. Was kostet mich die Produktion? Ein Produktionsfaktor sind die Kosten für die Leute. Was bringt sie an Geld? Das muss ich rendieren. Das heißt Rendite. Und unter dem wird kein Reichtum produziert. Und nach der Maßgabe werden welche benutzt und welche nicht benutzt. Und da kann man auf der ganzen Welt sehen, wie unverschämt anspruchsvoll das Kapital in seiner Benutzung ist. Es ist in der Benutzung von Leuten genauso erfinderisch wie in der Frage, an welchen Quellen des Reichtums ist die Leute sonst noch benutzt. Es ist da unerhört erfinderisch auf der anderen Seite und unerhört heikel. Erfinderisch kann man auf der einen Seite studieren, was die alles zu Geld machen. Von Kindern bis Wasserleitungen. Heikel kann man daran studieren, eher hierzulande. Was erklären sie für ihre Reichtumsvermehrung nicht alles für untauglich? Zu unflexibel sind Leute. Da sind ganz propere 50-Jährige zu alt und lauter so ein Zeug. Dieses Kriterium gilt und das entscheidet über Elend oder halbwegs zurechtkommen. Gleich noch ein Schluss draus. Auch ein Fehler, der gerade von Kritikern oft gemacht wird. Daraus kann man schließen, dass in der sogenannten dritten Welt nichts Ordentliches an Reichtumsproduktion zustande kommt, jedenfalls von dem Maßstab, den die Länder dort haben, und auch so mancher Kritiker. Es ist nicht einem Mangel geschuldet, dass dort kein Eigentum wäre, dass dort keiner hinkäme, sondern es ist geschuldet, dass das überall gilt, überall ist und seine Maßstäbe überall wahr macht. Und da fällt so manches durchs Raster. An Eigentum fällt es auf der ganzen Welt nicht. An Kapital, das ist überall da. In der Börse in Frankfurt oder New York, solche Massen an Kapital, dass man ab und zu eine größere Portion kaputt machen muss, weil die Welt die Verwertung von den Massen gar nicht mehr hergibt. Vor 5 Jahren haben sie mal angefangen, einfach mal hier so 80 Milliarden durchzustreichen. Hat sich einfach nicht mehr rentiert. Aber nicht vom Standpunkt, es gibt zu viel zu fressen und zu viel Schuh zum Anziehen für die Leute. Nein, Die Leute sind immer in der Lage, diesen Reichtum zu versilbern. Die blöde Frage, fehlt es an Kapital in der dritten Welt? Das sind so Sachen, die man der Zeitung entnehmen kann, als Problem, was in der dritten Welt existieren würde. Auch Weltmarktkritiker, Attac zum Beispiel, gibt es das auch als konstatiertes Problem. Zu wenig Kapital ist dort. Die Frage macht einen sehr eigentümlichen Umkehrspaß aus der Sache. Eine Umkehrung des wahren Sachverhalts. Nämlich aus dem Umstand, dass das Kapital beschlossen hat, dass seinen Ansprüchen gemäß, seinen Verwertungsansprüchen gemäß, ein Gutteil der Bevölkerung in den Ländern halt schlicht und einfach überflüssig ist. Und dass das ein hartes Urteil über die Leute dort ist. Und dass der Staat da hingeht und die nur noch behandelt als Elendsmassen, die im Weg sind und die da, wo sie im Weg sind, eventuell auch gleich weggeräumt können. Von irgendwelchen eingeborenen Stämmen bis zu rumlungernden Kindern in Rios Straßen. Von dem Umstand, dem Resultat der kapitalistischen Begutachtung ganzer Landstriche, wird die Umdrehung gemacht und gesagt, da wäre von der Sauerei gar nicht genug. Und das kann wohl nicht die Wahrheit sein. Es fehlt nirgendwo an Kapital. Es fehlt auch nirgendwo an Eigentümern, die mit ihrem Kapital gegeneinander konkurrieren. Wo jeder sein Reichtum vermehren will und sich mit dem anderen darüber auch streitet. Und es fehlt dann auch nicht das Kapital, um die Reichtumsvermehrung in der Konkurrenz so anzuleiern, dass sie auch hierzulande so aussieht, dass je mehr Reichtum produziert wird und je mehr Reichtum da ist, umso weniger Leute wird für seine weitere Vermehrung gebraucht werden. Es hat einen alten Ökonomen gegeben, der hat gesagt, das wäre ein allgemeines Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Immer mehr Reichtum auf der anderen Seite, immer weniger Leute, die das Kapital für die weitere Vermehrung des Reichtums braucht. Und deshalb bei der arbeitenden Klasse, die die Vermehrung tatsächlich veranstalten, dem wachsenden Reichtum gegenüber immer mehr innert. Der Ökonom hieß Marx und er wurde jahrelang wegen dieser Verelendungstheorie für verrückt erklärt. Und Max Weber stattdessen hoch gelobt, weil die Gesellschaft wäre sowieso keine Klassengesellschaft, sondern eine Zwiebel. Inzwischen sagt es doch jeder selber. Ihr müsst euch doch bloß die Rede unserer Politiker, die Agenda 2010 oder sonst wie heißen, angucken. So geht es nicht weiter. Und wenn man nachfragt, was es ist, kriegt man die Auskunft. Die Leute, die arbeiten gehen, sind zu teuer. Die Löhne müssen runter. Von Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen bis zum Einrichten von Billiglohnsektoren, zu Programmen, auch das Elend hierzulande noch nutzbar zu machen, zweiter Arbeitsmarkt, Ich-AG und was es alles gibt, bis hin zu, und den Sozialstaat kann sich sowieso unsere Gesellschaft nicht mehr leisten, den Kurs zu füllen. Und alles bloß aus einem Grund, weil die Verwertung des wachsenden Reichtums flotter vorangehen muss, ist an Wachstum gebricht. An Wachstum, nicht an Geld, an Wachstum. Und der Vermehrung des vorhandenen, massiv vorhandenen Reichtums. Das gebietet mehr Elend. Was fehlt jetzt noch? Als ob sie dem Marx ganz offiziell recht geben wollten. Auch hier kann ich nicht sehen, dass in Brasilien irgendwas anders wäre als hier. Also ich muss ja jetzt schon mal sagen, also es gibt ja doch schon einige Unterschiede zwischen Brasilien und Deutschland. Ja. Ich habe zufällig 6 Jahre in Brasilien gelebt. Also es gibt ja schon, meiner Meinung nach, einen direkteren Zusammenhang zwischen unserem Reichtum und deren Armut. Wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, ein Auto in Brasilien ist nicht nur relativ teurer, also für das, was die Leute dort verdienen, also zu den Superreichen gehören, sondern ist auch absolut teurer. Brasilien ist der 6. größte Autoproduzent der Erde, Das heißt, er hat eine riesige Automobilindustrie. Die produzieren die Autos natürlich wesentlich billiger als hier. Die Autos haben im Vergleich zu Autos, die wir hier kaufen, miserable Qualität. Das heißt, die Gewinnspanne von VW, von Mercedes, von irgendeiner Firma in Brasilien ist ungleich höher als hier. Und mit diesem Geld werden die absurden Löhne hier subventioniert. Denn unsere Löhne sind absurd. Ich meine, das, was du sagst, ist natürlich alles richtig, aber es ist schon ein bisschen akut zusammengestellt. Ich meine, dass die Löhne in Deutschland runtergehen, ist klar, das geht gar nicht anders. Warum? Weil die Löhne hier subventioniert sind. Die Löhne sind subventioniert von Gewinnen, die Firmen in Brasilien zum Beispiel machen, weil sie einfach absurde Gewinnspannen dort haben, die sie hier nie rausbekommen, wegen der größeren Konkurrenz. Was ist das bewiesen, dass das Geld hier transferiert wird und hier woanders reinvestiert wird? Es ist eine andere Tour. Es bringt ja auch wieder Geld. Aber nicht die Lohnsubventionierung. Ja gut, aber die Löhne... Es ist eine Schnapsidee, dass Löhne subventioniert sind. Mercedes beschäftigt keinen einzigen Mensch, der sich nicht für ihn rentiert. Keinen einzigen. Weder in Deutschland noch in Brasilien. Die werden ja nicht von Mercedes subventioniert, die werden von brasilianischen Arbeitern subventioniert. Ach so, das auch noch. Nein. Mercedes kalkuliert hier seine Fabriken, das kalkuliert seine Chrysler-Fabrik, das kalkuliert seine brasilianische Fabrik. Und mit den absurden Löhnen hier, wenn du die Mercedes-Bilanzen anguckst, kommt glatt raus, dass die einzige, die in den letzten Jahren dicke Gewinne gemacht hat, nicht in Brasilien ist und nicht in Amerika, sondern die mit den absurden Löhnen. Weil sie eine Produktivität installiert haben mit diesen produktiven Löhnen, die knallt. Die deswegen auch dafür sorgt, dass so ein Vorschlag von Hartz II, sage ich dann gleich dazu, die dafür sorgt, dass hier die Leute zwar halbwegs mit ihrem Geld zurechtkommen, wenn sie bei Mercedes beschäftigt sind, aber dann mit 50 Jahren absolut kaputt sind. Die brasilianische Fabrik und die Ami-Fabrik, die haben zwar niedrigere Löhne, mit denen ist aber eine niedrigere Produktivität installiert, sodass die beide Verlustbringer waren. Und diese absurde Idee, dass die Gewinne irgendwoher nehmen würden, um woanders Löhne zu subventionieren. Warum sollten die denn? Wir sagen einfach, die Löhne sind zu hoch und wir zahlen das, was wir zahlen. Und da wird in Deutschland geschafft wie die Brunnenputzer. Und nicht nur 40 Stunden in der Woche, sondern einmal 50. Und wer das Glück hat, dort verschlissen zu werden, der kommt dann halbwegs zurecht. Ansonsten bestätigst du, außer mit dieser Theorie, was ich gesagt habe, von wegen in Argentinien keine Reichtumsproduktion oder in Brasilien. Aber hallo, gibt's dort alles? Und das Resultat? Nicht Reichtum wird produziert, damit die Leute was haben, sondern Reichtum wird dort genauso produziert wie hier zur Eigentumsvermehrung. Ja, wie kommst du denn dann auf die Idee, den Lohnvergleich zu machen und zu sagen, hier wäre absurd hoch? Hier kriegen die Leute auch nur ein Geld, wenn sie Mittel der Kapitalverwertung sind. Und dann müssen sich alle dem beugen, was das Kapital mit ihnen anstellt. Naja, ein Mercedes-Arbeiter beugt sich nicht so stark. Also, ich bitte dich. Also. Aber ich möchte noch auf den Gegenvorschlag. Das ist eine gute Beschreibung angenommen. Ich meine, die Abwertung der anderen Kulturen, da bin ich nicht einverstanden, aber. Wo habe ich denn was abgewertet? Ja, hast du auch manche Bemerkungen mit ihm einverstanden. Aber die Beschreibung der Situation einverstanden. Jetzt Ihr Gegenvorschlag, bitte. Wo und was Gegenvorschlag. Auf der Welt kein Eigentum? Ja, das ist eine andere Frage. Der Gegenvorschlag ist ganz einfach. Also Beispiel Südafrika, die Townships Soweto mit 2 Millionen Einwohnern haben die Leute keine Miete bezahlt. Neuerdings zur Abschaffung der Apartheid wurden die Townships zur Elektrifizierung an Siemens und andere Konzerne vergeben. Die haben die Elektrizität installiert und prompt kosten die Mieten 30 Sowjetdollars oder was. Das Ergebnis, die Leute können sie nicht mehr bezahlen. Sie werden mit Rollkommandos, die zum Teil den ANC-Polizisten sind, die vorher gegen Apartheid gekämpft haben, werden sie jetzt geräumt und finden sich in Squattertowns, die auch noch geräumt werden, obwohl früher sie Squattertowns eingerichtet haben, um im Apartheid-System überhaupt überleben zu können. Also es ist eine Katze, die sich in Schwanzschweiß wie beim Wasser, so bei der Elektrizität, so bei in Argentinien übrigens gleich. Überhaupt um Arbeitsplätze zu bekommen, müssen sie sich frühzeitig verkaufen, weil die Bildung nämlich kein staatliches Produkt ist, das einigermaßen jedem zugutekommt, sondern weil sie gezielt von Firmen angeboten werden, die dann die Verwertung eben wieder organisieren. Also es ist sehr, sehr schwierig, alles zurückzuführen auf ihre Funktion und dann noch ein Konzept zu finden, wie kann das umgesteuert werden. Also ein Konzept, gerade weil du das so erzählst, noch eine kleine Ergänzung, dann komme ich gleich mal von dir in den Gegenvorschlag. Es gibt schon ein Subjekt auf der Welt, das immer sagt, mir fehlt Kapital. Die Leute sind es nie. Von denen gibt es überall genug und die haben nichts. Und denen fehlt kein Kapital, sondern denen fehlt was zu futtern, was zum Anziehen, was zum Spaß haben. Die Güter, damit sie vom Leben was haben. Aber die Staaten, die sagen schon, dass ihnen Kapital fehlt. Nämlich dafür, aus ihren Leuten, aus ihren Naturschätzen oder ansonsten, was sie sich einbilden, was zu machen. Bis hin zu dem Beispiel, was er erzählt. Wenn er schon sonst nichts entdeckt, wo man noch zusätzlich Geld machen könnte draus, wo ich dann als Staat eine staatliche Zahlungsfähigkeit daraus zurecht organisieren kann, dann macht halt diesen Spaß mit den Townships. Vom Staat gibt es schon den Bedarf. Bitteschön, unterwerft alles, was ihr entdeckt, dem Kommando des Geldes und seiner Vermehrung. Und dafür ist es scheißegal, wie es den Leuten geht. Weil der Staat ist am Kapital interessiert und alles für seine Zahlungsfähigkeit zu nutzen. Auch wieder hier wie dort. Es heißt hier nur anders. Man kann das, bitteschön, benutzt die Zahlungsfähigkeit eines Gesundheitsmarkts für ein ordentliches Geschäft. Aber macht die Leute bei nicht zu teuer fürs Kapital. Wie organisiert man die Sort Verarmung wieder? Das nennt sich dann Reform eines Sozialstaats. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Benutzt, so gut es geht und so viel es geht, Mensch und Natur zur Vermehrung von Geld, damit ich mich als Staat auch dran bediene. Dafür tue ich alles, um die Mittel, die ihr dafür benutzt, für euch so billig wie möglich zu machen. Und ein Hauptmittel sind die Leute. Elend als Mittel der Reichtumsvermehrung. Bloß heißt hier nicht Elend. Wenn man den Vergleich, wenn man sich auf der blöden Basis des Vergleichs weiter bewegt, kann man glatt sagen, dort arme Arbeiter, hier absurd hohe Löhne. Dabei ist es beides dasselbe. Wenn man es bloß als quantitative Differenz fasst, verpasst man genau den Witz. Also es ist ganz schwer, gegen dich zu argumentieren, weil ich dir bei allem, also du auch recht gebe, aber es ist einfach sehr gut, also mal sagen, dass das Gleiche ist, ob Ecuador Bananen exportiert oder ob Deutschland Autos exportiert. Das ist Quatsch. Also A ist Deutschland das Land, es importiert ja alles, muss man später zu, es veredelt sie. Wieder ein Fehler. Ich muss dich gleich mal unterbrechen. Ecuador exportiert Bananen, Deutschland exportiert Autos. Beides nicht wahr. Ja, also Ecuador. Chiquita, United Fruit etc. exportieren aus Ecuador Bananen. Daimler, BMW, VW exportieren aus Deutschland Autos. Es ist eine wichtige Differenz. Wir wissen auch alle, dass Ecuador merkwürdigerweise als extrem kleines Land der größte Bananenproduzent ist, führt dazu, dass viele Flächen halt auch nicht für die Subsistenz benutzt werden, sondern für United Fruit. Das ist ja alles ganz klar. Aber das ist eigentlich irgendwie alles so krude zusammengeworfen. Das ist etwas komplexer. Bloß wenn du den Vergleich machen willst, klingt das, was es ist, die billige Sache, klingt dir krude. In Ecuador gibt es Eigentum, was aus dem Land dicke Kohle macht. Das heißt United Fruit etc. Hier gibt es Eigentum, was aus Land und Leuten dicke Kohle macht. Und aus der Armut. Wenn jemand leidet. Bitte? Hier, in Deutschland gibt es keine Armut. Also ich bitte dich. Also ja. Also jetzt haben sie gerade einen Armutsbericht rausgebracht. Naja, aber was heißt hier Armut und was heißt in Ecuador Armut? Das sind ja jetzt schon zwei verschiedene Dinge. Wieder derselbe Fehler. Wenn man die zwei Sachen vergleicht, verpasst man auch, was los ist. Wenn du den richtigen Vergleich mal machst, was kriegt hier der normale Mensch für seinen Lebensunterhalt? Wie muss er sich krummlegen? Wie muss er sein Zurechtkommen organisieren? Im Vergleich zu dem, was an Reichtum produziert wird, und jetzt meine ich nicht nur Geld, jetzt meine ich auch die Masse der Güter, die zur Bedürfnisbefriedigung da werden und von denen der Mensch über die Geldsumme, über die er verfügen kann, ausgeschlossen ist. Wenn du den Vergleich mal machst, dann muss der sagen, oh Scheiße, bettelarm. Naja, die kriegen es hier doch glatt fertig, damit es mal klar ist, dieses Ausschlussargument, die kriegen es glatt fertig, da wo der Einzelhandel Probleme kriegt. Kapital nennt sowas Realisierungsschwierigkeiten. Die Leute haben gar nicht genug Geld. Den Zweck von dem ganzen Zeug, den wir produzieren, der Zweck ist nämlich Geld und nicht, dass es die Leute haben, zu realisieren. Und realisieren heißt zu bezahlen. Da gehen glatt Politiker und Wirtschaftswissenschaftler hin und sagen, die Leute, denen sie das Geld laufend aus der Tasche nehmen, denen sie die Löhne beschränken, wo es die Leute rausschmeißen, alle weniger Geld haben, von denen zu behaupten, die werden Angst sparen. Die hätten bloß Angst, ihr Geld auszugeben. Dabei haben sie es einfach nicht mehr. Und jetzt kriegt glatt hierzulande das Kapital Schwierigkeiten, weil es die Masse an Gütern, an Reichtum, an sachlichem Reichtum der Gesellschaft, die sie produziert haben, gar nicht zu Geld machen können, weil sie auf der anderen Seite eine Verarmung der Leute installiert haben, dass die das nicht mehr versilbern können. Was ist jetzt absurd? Die Höhe der Löhne oder die Produktionsweise? Aber das Problem ist auch, dass wir von einem völlig anderen Level starten. Ich meine, wir können ja darüber diskutieren, dass wir uns in beiden Gesellschaften in einer Abwärtsspirale befinden. Okay, das ist nicht mal ein Witz. Aber das Level ist ein völlig anderes. Und wenn ich hier über die Straße gehen kann, dann kann ich nicht sagen, dass die Leute in ihrer reinen Bedürfnisbefriedigung nachkommen. Also so grob kann man das nicht verallgemeinern. Und unser Reichtum beruht insofern schon auf dem Armut anderer Leute, wenn ich mir angucke, was wir alles an Konsumgütern besorgen, die nicht zum Leben notwendig sind und zu welchem Preis wir die bekommen. Und es ist klar, dass andere Leute dafür arbeiten müssen, die nichts dafür bekommen. Das wofür? Für deine Konsumgüter? Ja, ich meine, wenn ich mir Nike-Schuhe oder sowas kaufe, zahle ich wie viel? 150 Euro? Wie viel kommt davon bei dem an, der dafür arbeitet? Das ist vollkommen wurscht. Das ist nicht vollkommen wurscht. Nein, Nike-Schuhe werden nicht produziert, damit bei dem was ankommt. Ja, sondern damit bei Nike was ankommt. Ja, klar. Aber ich meine, ich trage sie. Ja, und? Ich trage sie jetzt nicht. Nein, dann muss ich dich mal fragen, wo hast du dein Geld her? Von denen da unten? Oder von Nike? Also ich meine, du kriegst dein Geld hierzulande auch nur, wenn dich hierzulande ein Eigentümer als brauchbares Mittel für die Vermehrung seines Eigentums betrachtet. Anders kommst du nicht an Geld. Doch, mit Miete. Eigentum selber haben oder sich zum Mittel vom Eigentum machen. Das sind die zwei Mittel. Ja, wenn du eine Fabrik hast, hast du auch kein Problem im Geld. Ja. Da trägst du gar nicht mehr Nike-Schuhe, da kaufst du sowieso ganz was anderes. Aber es gibt hier wesentlich mehr Eigentum und es ist in dem Sinne anders verteilt als dort unten. Ich meine, es gibt bei uns zum Beispiel so etwas wie Mittelstand. Dass der vielleicht wegbricht, ist eine Sache, worüber man diskutieren kann. Jetzt kommt auch noch im Mittelstand. Ja. Gibt's, ja. Ja, ich meine, was... Aber das sind lauter Leute, die Eigentum haben. Das sind Leute... Nein. Was ist Mittelstand? Ich meine, die meisten von uns sind wahrscheinlich Studenten. Wir werden später für Geld arbeiten. Dass genug Leute, die gearbeitet haben, zu Geld gekommen sind und das selbst investieren, darüber kann man auch diskutieren. Aber trotzdem sind die Leute, arbeiten sie für Geld. Ja, eben. Ja, aber zu völlig anderen Konditionen als Arbeiter. Und nochmal zu ganz anderen Konditionen als Arbeiter in der dritten Welt. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ich behaupte doch gar nicht, dass die gleich viel verdienen. Behaupte ich doch gar nicht. Bloß der quantitative Unterschied ist überhaupt nicht der Witz, weil du sagst von einem anderen Level aus. Dann nimm den Level auf beiden Seiten. Es ist einfach so, dass deutsche Kapitalisten schlauer sind als brasilianische. Das wird es wohl sein. Ja, natürlich ist es das in Brasilien. Der Kapitalismus läuft sich ja tot. Wenn es so ist, wie du sagst, und du hast natürlich recht, wenn die Leute kein Geld mehr haben, die Produkte zu kaufen, die produziert werden, ja, dann bekommt auch der Produzent nichts mehr dafür. Und in Brasilien ist es einfach eine Feudalstruktur. Brasilien hat gegenüber den USA alle Vorteile, die man haben kann. Keine Naturkatastrophen, praktisch keinen Winter. Alles, was du da in die Erde schmeißt, wächst. Mindestens genauso viele Reichtümer. Und wo ist es? Das war mein Argument. Wieso? Weil Brasilien ein feudaler und Sklavenstaat ist bis heute. Und weil sie es nicht kapiert haben, dass sie Geld unter die Leute bringen müssen, dass die Leute konsumieren können. Was ich gar nicht so schlimm finde. Also ich muss sagen, das ist doch die Möglichkeit, die wir haben. Also ich kaufe keine Luxusgüter. Und wenn ich keine kaufe, dann heißt es damit, das ist mein kleiner Protest gegen diesen absoluten Konsum. Es ist ja auch nicht so, dass es überhaupt nicht klappt. Also in Arequipa in Peru haben sie es geschafft, dass die Wasserleitung nicht verstaatlicht wurden. In Bolivien haben sie es vor 3 Monaten geschafft, dass die Wasserleitung nicht privatisiert wurden. Also ich meine, es ist ja schon möglich. Und wenn ich habe 2 Patenkinder seit über 10 Jahren, und ich war jetzt in Bolivien und habe mir das angeguckt, Und wenn dafür Schulen gebaut werden und wenn die dort die gleiche Möglichkeit haben, wie wir sie hier haben, dass wir nichts für die Schule zahlen müssen, dann ist das doch eine fantastische Sache, denn dann unterlaufe ich das System, das dort halt funktioniert, weil es sind ja die Eliten dort, die Leute ausnutzen und nicht nur der Norden. Ne? Und dann ist es doch was Perfektes, wenn ich da 60 Dollar pro, oder 60 Euro pro Monat zahle. Wenn du den Kindern die Möglichkeit gibst, sich dann jetzt erst recht dazu ausbilden lassen, sich dann für ein blödes Eigentum da richtig schön ausbeuten zu lassen. Nein, aber dann kapieren sie ja vielleicht, wie es läuft. Also die Ausbildung heißt auch noch nicht, dass die Leute nutzbar sind. Ja, dann lesen und schreiben. Dann kannst du nur applaudieren, dass wir in Zukunft die Unterschiede. Es ist kein Fehler, dass die Kinder lesen und schreiben lernen. Es ist kein Fehler, dass die Kinder lesen und schreiben lernen. Beide Welt. Und das System ist Problem. Deswegen. Das ist keine gute Möglichkeit. Ja, ich frage immer noch, was ist Ihr Gegenvorschlag? Leben Sie selber ohne Eigentum und Geld? Richtig. Ganz einfach. Tun Sie das. Bitte? Machen Sie das konkret. Da muss man das erstmal abschaffen. Das existiert als Gewaltverhältnis. Sie selber. Was mache ich denn hier? Die Leute aufhetzen gegen Eigentum und Geld? Was denn sonst? Schauen Sie selber, machen Sie aber nicht. Das Leben nicht anders. Das ist doch kein individuelles Problem, sondern Reichtum ist ja immer ein was? Gesellschaftlich agiertes Phänomen. Ja. Für mich selber, ich soll zum Bäcker gehen und was klauen, oder wie? Ja, ist ja gut. Also er selber macht es nicht, aber wie dann? Wie soll es dann eigentlich? Es kann keiner für sich selber machen. Es kann keiner für sich selber machen, außer er macht eine individuelle Gewaltkonkurrenz auf. Und das heißt, ich werde Gangster. Dann hebe ich es auf. Aber als Gangster bin ich ein Fanatiker des Eigentums. Komm, habe ich im Online was weggenommen. Das ist aber dann mir. Ja, und wann und wo gab es kein Eigentum auf der Erde? In der Sklavenhaltergesellschaft gibt es einen Ausschluss, der ist aber als pure Herrschaft organisiert oder über das Geld. Ja, das Eigentum. Ja, und dass es etwas gab, ist doch kein Argument, dass es so sein muss. Ja, jetzt also ist der Vorschlag genau. Der menschlichen Das Geld entspringt der menschlichen Natur. Ist doch egal, ob das Kakaobohnen in Mexiko sind oder irgendeine Muschel in Peru. Nee. Also wie ist der Vorschlag genau? Ich habe es noch nicht kapiert. Dass Sie vorschlagen. Geld und Eigentum abschaffen. Gut, also da müssen sich die Leute aber zusammentun und ein bisschen eine Revolution machen. Bisschen anders geht es nicht. Ein bisschen konkreter. Das ist mir noch zu allgemein. Die Leute müssen sich zusammentun. Die müssen sich zusammentun, Geld und Eigentum abschaffen und eine planmäßige Produktion, wo sie alles, was sie produzieren, für ihre Bedürfnisse produzieren, für sonst gar nichts. Es ist nämlich genauso, wie er gesagt hat. Die DDR, die haben doch auch nichts geschafft. Es ging ja auch nicht richtig, die Produktion. Ah ja, die kriegen da alle dasselbe Geld, da hast du ja gar keinen Anreiz, da habe ich nicht was zu schaffen. Jo. Gut, ich kriege, so geht das ganze System zugrunde. Ja, aber dann war das auch gut. Ah ja, klar. Erstens, zwei Sachen nur ganz kurz dazu. Erstens hat der reale Sozialismus auch nichts Blödes gewusst. Anstatt planmäßig die Güter für die Bedürfnisse der Leute herzustellen, zu sagen, das Geld muss schon der Maßstab sein, weil es ein furchtbar taugliches Mittel wäre, Reichtum zu produzieren. Also auch ihr Geld produziert. Der Hauptgrund, warum sie nicht so furchtbar viel zustande gekriegt haben. Zweitens muss ich aber schon sagen, und was ist jetzt da drüben? Geht es den meisten Leuten jetzt etwa besser? Dann geh mal durch Leipzig. Dass das Kapital jetzt auf einmal da drüben dafür gesorgt hat, dass den Leuten gut geht, da lache ich ja laut. Nicht umsonst müssen sie immer rumplärren, aber wenigstens seid ihr frei. Gerade so frei wie früher, nichts haben. Frei von allen Mitteln selber was auf die Beine zu stellen, ja, das sind's. Also ich sehe es so, ja. Der Kapitalismus, ja, das schafft Wohlstand. Der Mensch ist ein Raubtier und Wohlstand ist das einzige Mittel, den Menschen davon abzuhalten, Krieg zu führen. Ja. Ach so. Würden keinen Krieg mehr gegeneinander führen, weil sie Wohlstand haben. Ja. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, wo ich sehe, ist durch die Globalisierung. Mann, ist der Busch ein armer Hund. Ja, das ist nochmal was anderes. Es gibt so. Ein Volk, das sind einzelne Personen, ja. Na komm, 150.000 Amis sind zurzeit im Irak. Manipulierte Amis, ja. Ach, dann sind sie manipuliert. Richtig, das will ich manipulieren. Die Amis, die sind wesentlich mehr manipuliert als wir, würde ich sagen. Ja. Jo, weil wir verteidigen Deutschland ja auch inzwischen am Hindukusch, weil wir ja so im Wohlstand leben. Ja, das Zweite, was ich sehe, ist durch die Globalisierung. Ja, die Firmen, die schließen sich zusammen. Ja, es gibt immer weniger reiche Leute. Von daher wird auch eine Revolution, ich bin überzeugt, dass irgendwann eine Revolution kommt, aber es wird kein Krieg, es wird eine friedliche Revolution, weil es nur wenige Leute sind, die das ganze Geld haben. Dein Gott in des Weltgeistes Ohr, ich hätte nichts dagegen, wenn es friedlich wird. Also ich finde, es wird immer besser. Das ist in 2000 Jahren, ja, wenn man mal in die Geschichte guckt. Oh, Christus. Das ist ja jedes, also man kriegt ja jedes immer mehr Rechte. Also das Volk, ja, hat immer mehr Rechte. Es sind immer mehr Leute, die frei sind, immer mehr Leute, denen es gut geht, immer mehr Leute, die nicht hungern müssen, immer mehr Geld, immer mehr Wohlstand. Und warum sollte das aufhören? Okay, jetzt ist China dran, ja, in China wird jetzt investiert, jetzt wird China hochgezogen. Das geht halt leider nicht anders mit dem Kapitalismus. Ich finde den auch nicht gut. Ich muss mal kurz fragen, wovon du redest. Von welcher Welt redest du? Immer weniger Leute, die hungern. Immer mehr Leute sind reich. Erst sagst du, es gibt immer weniger Reiche. Dann sagst du, es ist immer mehr Reichtum bei den Leuten. Immer weniger Leute, die hungern. In China geht es auch los. Mann, die letzte Schlagzeile, Bericht von der FAO, in der Neuen Züricher nachzulesen, heißt wie im Flugblatt geschrieben, schlechte Nachrichten von der Hungerfront. Nicht immer weniger Leute hungern, immer mehr hungern. Zweitens, in China war Hunger mal ein Stück weit überwunden. Jetzt hat auch dort die Staatsführung gesagt, Geldvermehrung schmeißt für den Staat ordentlich was ab, machen wir da drauf. Was ist in China? Wieder Hunger. FAO hat jetzt wieder über 15 Millionen hungernde Chinesen gezählt. Obwohl in China inzwischen Reichtum spazieren getragen wird. In Shanghai kannst du durchaus welche mit dem 600er Mercedes rumfahren sehen. Was ist da immer weniger? Aber ich sehe schon, dass das alles immer besser wird. Also ich glaube nicht, dass man, okay, manchmal gehen wir ein paar Schritte zurück, aber nur um Anlauf zu holen, so sehe ich es. Wir. Also im Fernsehen kann man es so sehen wahrscheinlich. Im Fernsehen. Ja, Mann, da kommt aber auch, es geht so nicht mehr weiter. Und da heißt nicht, wir müssen reicher werden. Also was ich im Fernsehen sehe, ist auch ein bisschen umgekehrt. Wenn hier die Politik sich über die Reformen streitet, da heißt den Leuten geht es zu gut. Und da wird nicht geguckt, wie gut es ihnen geht, sondern dass man denen gefälligst weniger Geld gibt. Ich finde das gerade schon ein bisschen merkwürdig, dass sich hier über Armut und Hunger redet und dann gesagt, dass Hilfsprogramme oder Spendenaktionen und all so ein Zeug nur die Strukturen festigt und nichts am Problem ändert. Aber dann überlegt euch mal, was ändert ihr mit irgendwelchen Utopien von der Geld- und besitzlosen Gesellschaften? Wie helft ihr da den Leuten mit, die arm sind? Gar nicht. Habe ich nie behauptet. Nee, ich meine nur. Also ein bisschen mehr an die Leute. Habe ich nie behauptet. Ja, aber ich sage. Ich habe kein Helfer-Syndrom. Warte nochmal. Ein bisschen mehr an die Leute denken, wird auch vielleicht auch nicht schaden, überlegen, wie kann denen wirklich geholfen werden und nicht, was wäre unsere Lieblingswelt. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Doch, da gibt es in Sambia, in Zimbabwe, in Sambia hat man die Townships, also die Ghettoisierung um die großen Städte herum, so organisiert, dass das in Selbsthilfe von Leuten gebaut werden kann, dass die Zuschüsse an Stein und Material bekommen und die Häuser lediglich die Verpflichtung haben, die Häuser an Kanalisation anzuschließen und sie in Stein zu bauen, damit sie bei den nächsten Regenfällen nicht wieder weggewaschen werden. Ansonsten das Land, worauf sie gebaut haben, als Erbpacht auf 99 Jahre bekommen, keine Miete praktisch für bezahlen. Und das Ergebnis ist, dass in riesigem Umfang, wie sonst nicht, überhaupt in städtische Strukturen entstehen, während umgekehrt in Südafrika die Leute, die Grund und Boden enteignet wird, beziehungsweise verkauft wird an Versicherungsgesellschaften auch aus Deutschland und die Mieten steigen und der Staat sagt, wir fördern euren Hausbau und das Ergebnis ist, dass innerhalb von 5 Jahren vielleicht 50.000 Hütten oder Kleinhäuschen gebaut wurden, aber nicht eben in dem Umfang, wie jetzt die Leute selber organisieren und Unterstützung bekommen. Also da gibt es schon Wege, wo das umgesteuert wird. In Indien gibt es die Kleinstkredite. Woher kommt das Geld in Sambia für das Material? Das Material wird vom Staat organisiert. Aber eben der private Nutzer, der jetzt da bauen will, der muss nichts dafür bezahlen. Der kriegt also keinen verzinsten Kredit, sondern muss es irgendwann zurückzahlen. In Indien macht man die Kleinstkredite für Leute, die von der Bank nie Geld kriegen würden. Und das ist unheimlich produktiv. Also es gibt schon Wege am System, ja, genau, der Monetarisierung halt weg. So was finde ich auch toll, aber es sind halt konkrete Vorschläge, die auch durchaus akzeptieren, dass man mal gerade die Welt auf Kapital aufbaut und Geld braucht. Und ja, wenn man das akzeptiert, habe ich nie bestritten, dass ein Fuffi für die Schulgriffel dafür sorgen konnte, dass ein paar Kinder in der Schule mit dem Griffel was aufschreiben können. Nie bestritten, dass du mit 20 Euro ein kleines Negerkindlein durchfüttern kannst. Nie bestritten, dass so Programme einrichten im Elend ein Stück weit gewährleisten. Im Übrigen, bis in Sambia der Staat plötzlich entdeckt, dass zum Beispiel die Kanalisation, an die die Häuser angeschlossen werden müssen, aber überwiegend die zu Geld zu machen ist, da ist das Späßle vielleicht auch gleich rum. Dass es lauter Touren gibt, sich im Elend nur halbwegs zurechtzufinden. Das sind übrigens Touren, die darauf gehen, dass auch Leute halbwegs tauglich bleiben, wenn mal einer ein Interesse hat, aus ihnen wieder Kohle zu machen. Dass das gibt, habe ich doch nie bestritten. Ich bestreite bloß eins. Mann, das wär's. Das sind Perspektiven, die er den Leuten aufmacht. Da graust's mir. Da kannst du das andere von mir aus Utopie nennen. Das ist mir scheißegal. Aber da sind Hilfsorganisationen, sind Staaten erfinderisch genug, um das Einrichten im Elend noch irgendwie zu arrangieren. In Westeuropa heißt dieser Spaß übrigens staatlich organisiert gleich Sozialstaat. Und der ist überhaupt nichts anderes als Verwaltung des Elends, das es hier auch gibt. Und sei es Elend über absolute Löhne. Und übrigens, dass es hier keinen Hunger gäbe, ist auch eine Lüge. Kannst du auch im Fernsehen sehen, dass in Berlin schon Rentner sich überlegen, ob sie sich Schappi kaufen oder die Miete bezahlen. Immerhin können sie Schappi kaufen. Ja, so kann man es auch sehen. Man kann immer den Übergang machen. Wenn es Geld nicht langt, um mit seinen Bedürfnissen halbwegs über die Runde zu kommen, die Bedürfnisse halt zu kritisieren. Das geht immer. Schon hast du das Problem vom Hals. Du musst nur an dir durchexerzieren, dass du Armut als dein Zweck begreifst. Wer das will, ist okay. Habe ich Sie richtig verstanden, dass den Weg, den Sie vorschlagen, ist, abzuwarten und nichts zu tun, bis die Situation sich zuspitzt und dann das gewaltsam verändert wird? Oder wie ist der Weg, den Sie sich vorstellen? Ich habe es noch mal kapiert. Also ich bin einverstanden, man muss Geld und Eigentum abschaffen. Warte ich ab. Wie geht es jetzt weiter? Warte ich ab. Was, Sie klären auf, wir sollen eben Eigentum und Geld abschaffen. Eben. Ja, wenn es genug Leute einsehen, dass das kein Mittel für sie ist, dann tun sie es vielleicht. Aber noch ist es ja so, dass die Mehrzahl der Leute, was man ja auch hier sieht, ach, das ist doch kein Problem, also jetzt erzählen wir nur nichts. Wenn sich die Leute einig sind, dass sie die absurde Produktionsweise nicht mehr machen wollen und sich zusammentun und sagen, pass auf, die Späßel machen nicht mehr mit, die Fabriken übernehmen wir selber, dann überlegen wir uns, was wir brauchen und das machen wir. Dann muss jeder 2 Stunden am Tag arbeiten gehen und es lebt die Welt in Saus und Braus. Oder eine andere Frage. Kennen Sie Beispiele, wo... Nein, hat noch keiner gemacht. ...wo Bevölkerungsgruppen das dabei sind zu verändern? In Argentinien wurden die Fabriken besetzt, zum Beispiel von den Arbeitern. Das ist genau das, was Sie als Beispiel genannt haben. Also es wurden die Zeit lang wurden rausgeschmissen und jetzt vor kurzem ist es dann gekommen. Vom Staat zugestanden, sie sollen es nicht mehr weiterführen, solange es darüber irgendwie jemanden bewusst hat. Die haben wir selber in die Hand genommen. Ja, sie ich habe dich auch akustisch schlecht verstanden. Sie haben es im Handraum wohl dann rausgeschmissen, haben so lange gewartet, bis man sie wieder reingelassen hat. Und jetzt ist so, ja, also jetzt arbeiten sie wieder. Ist ja nicht vorbei. Komme ich gleich dran. Also ich sehe das noch nicht so ganz ein, dass Sie sagen, dass es funktionieren könnte, weil ich meine, eine Grundthese von dem, was Sie gesagt haben, jetzt können wir keine Rundstimme. Eine Grundthese von dem, was Sie gesagt haben, ist, dass von allem für alle genug vorhanden ist. Und das ist das richtig, schon. Soweit. Das haben wir am Anfang mal gesagt. Es wäre von allen für alle genug vorhanden. Und wenn das eine Grundthese ist, dann kann es nicht funktionieren. Ach so. Weil, ja, weil es wird dann immer Eigentum geben. Angenommen, es gibt nicht genug Autos für jeden Menschen auf der Welt. Und wenn dem so wäre, wäre katastrophal, dann würde ja andere Effekte passieren. Aber solange es nicht genug Autos gibt für alle Menschen auf der Welt, gibt es Menschen, die Autos besitzen und Menschen, die keine Autos besitzen. Oder? Also diese Polarität ist ein Witz. Man kann große Limousinen bauen, wo hinten Schiebetüren haben, wo vorne ein Schiebbon ist, wo man reinsteigt, Versicherungskarte reinsteckt und derjenige, der das Auto besitzt, macht es nicht so schwer, nicht mitzunehmen und kriegt dadurch Steuern reduziert, indem er möglichst viele Leute mitnimmt. Und das könnte überall passieren. Jetzt bist du ja schon wieder bei Steuern. Ich bin an der Straße und der haltet kurz und ich springe rein und seine Privatsphäre ist geschützt, weil er vorne eine Scheibe wie bei bestimmten Taxis drin hat und er ist interessiert, seine Steuerbezahlung natürlich runterzukriegen, also nimmt er mehr Leute mit. Jetzt bist du ja schon wieder beim Bezahlen, bei Schutz der Privatsphäre, bei Geld und bei dem ganzen Zirkus. Kleine Details, wie man Strukturen verändern kann, nur müssen sie gesucht werden. Ja, aber ich glaube einfach nicht, dass wir uns damit aufzuregen müssen. Das ist vielleicht gar nicht der springende Punkt, im Großen und Ganzen theoretisch ja, aber im Detail, funktionell müssen wir untersuchen, wie weit die Strukturen Gemeinnutzfunktionen fördern und wie das vermehrt werden kann, wie weit und so weiter. Und wie dann der Kreislauf geschlossen wird, also die Beteiligung an allen Gütern, an allen Dienstleistungen kann vielleicht im Tauschverhältnis, Dienstleistungstausch und so weiter, organisiert werden. In Wiedenberg dürfen Leute im Park, die den Park sauber gemacht haben, in die Straßenbahn oder in die Freibäder oder in die städtischen Theater gehen als Gegenwert und so weiter. Also auch wieder alles über Geld. Das ist eben nicht über Geld. Ja, aber es gibt die Ersatz für Geld. Die Frage ist, ob wir das sprunghaft erreichen können oder ob das vielleicht eine Entwicklung ist. Nein, der Marsch durch die Institution steht für alle an. Das heißt, immer überall durchdenken, ist die Funktion, die Struktur sinnvoll, dient sie den Menschen oder wie kann sie geöffnet werden, wird sie nur zur Geldvermehrung benutzt oder wie kann sie geöffnet werden, dass eben Leute reingenommen werden, zwei Leute auf einem Arbeitsplatz, können sie sich abwechseln und so weiter. Nur müssen dann die Mieten, die die Leute belasten, das ist eigentlich, wie sagt man, kein Einkommen ist, das auf der Erwerbsbasis, auf Leistungsbasis erfolgt, sondern leistungsfreies Einkommen, die müssen gesenkt werden. Und dann können die Leute sagen, ich arbeite weniger, ich bin mit 20 Stunden zufrieden. Aber du machst immer denselben Trick. Auf der einen Seite soll das Geld alles vermitteln, auf der anderen Seite soll es als Zweck abgeschafft werden. Wenn es als Zweck abgeschafft wird, dann brauchst du es auch nicht mehr. Wenn Grundeigentum nicht mehr Mittel der Reichtumsvermehrung ist, also die Mieten nicht dort noch bemessen werden, rentiert sich das Häusle, das Mietshaus, das ich baue. Sondern Mieten dafür da sind, dass Leute wohnen können, dann ist Miete absurd. Ja. Also kann ich es auch gleich bleiben lassen. Die Frage des Transformationsprozesses ist eine Frage, wie geht das zur Störung? Solange der Zweck der Gesellschaft Geld ist, transformiert sich halt gar nichts. Sondern der wird so Zeug auch noch eingemeindet als Mittel der Reichtumsvermehrung. Zu dir funktioniert nicht. Ich will da gar nicht lang rummachen, ob es funktioniert. Mir reicht es, was ich sehe, was funktioniert. Was funktioniert, ist der Hammer. Solange wir uns da nicht einig sind, brauchen wir uns gar nicht unterhalten, was eventuell geht. Und an dem, was funktioniert, sehe ich, dass auf der einen Seite die Masse des produzierten Reichtums nicht nur im Sinne von Geld, im Sinne von Gebrauchswerten wahnsinnige Ausmaße annimmt, dass das Kapital hierzulande glatt dran krankt, die Masse dieser ganzen Güter gar nicht mehr in Geld umsetzen zu können. Und auf der anderen Seite Armutsprogramme auch von reichen Staaten aufgelegt werden. Das reicht mir, um zu sagen, sowas will ich nicht. Das ist eine Gemeinheit gegenüber den Menschen. Und wenn wir uns da einig sind, dass sich das nicht gehört, dann können wir uns überlegen, ob es das andere gibt und ob das gehen kann. Und da habe ich wirklich kein großes Problem. Wenn wir das ernsthaft angehen würden, wären wir uns ziemlich schnell einig und mit den Autos hätten wir auch gleich geklärt, dass das absurd ist, dass jeder sein Arsch in ein Auto hockt, wenn er irgendwo hin muss. Brauchen wir nicht lang drüber streiten. Dass das vielleicht auch kein sehr vernünftiges Transportmittel ist, auch klar. Und dass dann auch noch gleich jeder eins haben muss, sowas blöd. Ja, da kann man sich leicht drüber verständigen. Aber wer entscheidet, wer eins hat und wer nicht. Und das wird ja bisher über Eigentum entschieden. Mein Gott, da stehen halt 100.000 rum und es werden doch nicht alle zur selben Zeit das Ding wollen, oder? Kein Schloss, kein Schlüssel. Gut, aber angenommen, es funktioniert und wir haben ja bei allen einen. Weil es ist nicht so, dass die Gesellschaft dann expandieren würde, wenn es uns allen verdammt gut geht, würden wir nicht einfach immer weiter wachsen wollen, würden wir nicht alle Familien gründen? Wie groß willst du denn werden? Du weißt, was ich meine. Ich meine, Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist eine Sache, die kommt nur von einem Standpunkt, würden wir nicht alle wachsen wollen. Das liegt an diesem abstrakten Prinzip. Wenn das einzige Zugangsmittel für alle Güter dieser Welt das Geld ist, dann hat es eine Eigentümlichkeit. Dann ist Reichtum eine rein quantitative Größe. Dann ist die gar nicht davon bestimmt, was habe ich für ein Bedürfnis, was ist das Mittel der Befriedigung dieses Bedürfnisses. Sondern da ist eine möglichst große Geldsumme zu haben, ein Mittel für jedes Sort Bedürfnis. Und daraus ergibt sich dieser abstrakte Blödsinn, immer mehr, so viel wie möglich. Nur da draus. Ansonsten, mein Gott, wie viele Stereoanlagen willst du in dein Zimmer stellen? Du kannst ja sowieso bloß eine hören. Ich persönlich will wachsen, sondern ich meine, die Gesellschaft würde größer werden. Warum denn? Ich meine, ich bin gerade etwas makaber. Ich sage, dass Armut die Bevölkerungszahlen in Schach halten könnte, eventuell. Aber das ist. Nein. Die Atombombe besser geeignet. Ja, aber das ist nicht meine Meinung. Das ist nicht das, was ich gerade vertreten will. Auch ich da, will doch auch, nur sagen, wenn wir alle. Auch da ist doch die Realität gegensätzlich. Er sagt absurd hohe Löhne. Und die Politiker jammern, die Deutschen sterben aus. In Afrika ist Hunger und Elend, nur sagen sie Bevölkerungsexplosion. Weißt du, meinst du, das ist die Bevölkerung, nicht mehr die Produktion. Ja. Sicherheit. Und wenn die Frau Bildung hat. Darf ich noch mal kurz was Zusammenhängendes sagen? Also ich wurde ja ursprünglich eingeladen von ATTAC, um hier ein Co-Referat zu halten. Und als ich merkte, dass es auf eine reine Diskussion hinausläuft, habe ich mich geweigert, weil ich davon nichts halte. Ich möchte, dass wir konkret an den Dingen ansetzen, die wirklich möglich sind oder die schon gemacht werden und nicht an irgendeiner Theorie spinnen. Also ich kann etwas von meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich bin grundsätzlich mit Ihnen einverstanden, natürlich. Mit Aristoteles kam in der Zeit in der abendländischen Kultur kam eben dieser Missgriff mit Eigentum und Geld, so wie es jetzt ist, mit Schulden und Sklaverei. Und es muss nicht so sein, in Lateinamerika, wo ich war, ich habe 20 Jahre unter Eingeborenen gelebt, vor der Ankunft der Spanier gab es weder Eigentum noch Geld. Und es hat Gemeineigentum der Maya und so weiter. Es hat funktioniert. Ja. Es hat funktioniert und ich weiß auch wie. Stimmt doch nicht. Also wenn die Azteken noch 200 Jahre mehr Zeit gehabt hätten. Nee, das weiß ich nicht. Ich sage nur, das kann ich auf meine eigenen Fragen können natürlich sagen, sie haben eine andere Erfahrung, sehr cool. Ich habe nichts dagegen. Ich sage nur, meine Erfahrung mit den Eingeborenen ist, dass es ohne Geld und Eigentum funktioniert hat. In den Stammesgemeinschaften. In dieser Einschränkung. Und es gab den Inka-Staat, der dasselbe System benutzt hat, auch zur Expansion, wo das dann auch schwierig war. Aber in den Stammesgemeinschaften hat es ohne Geld und ohne Eigentum funktioniert. Ob es den Leuten, ob die freier waren, das wird nicht beurteilen. Es hat nur funktioniert. Und es war anders als unser System. Und ich bin überzeugt, dass es eine Veränderung auch notwendig ist. Es kann nicht so weitergehen, das wissen wir. Ich bin nicht Anhänger von Marx, ich bin eher Anhänger von Silvio Gesell in der Analyse. Das wird uns dann, das vertreten vorgeworfen, dass wir, glaube ich, Nazis sind und Judenhasser oder sowas, alles egal. Aber vom Prinzip her, der Sohn von Silvio Gesell wohnt ja in Freiburg und es ist ja interessant, mit ihm zu reden, wie die ganze Sache wirklich in der Geschichte war. Also ich halte diese Analyse von Silvio Gesell für sehr zutreffend. Und da geht es ja auch um Eigentum und Geld. Was mich jetzt interessiert ist, wo sind die Ansätze, die ich feststellen kann, wo etwas anderes versucht wird. Weil ich denke, dass es nicht über eine Revolution eine Veränderung gibt, sondern über die kleinen Schritte. Und da halte ich viel davon, von den örtlichen Möglichkeiten, die man hat, weil man an örtlicher Stelle wirklich was verändern kann. Ich war beim Sozialforum in Paris und war eigentlich sehr erfreut von dieser Entwicklung, dass es wirklich weltweit viele Versuche gibt, so wie hier so ein bisschen angedeutet, wo man versucht, es anders zu machen, auf vielfache Weise. Und ich bin überzeugt, dass das ein Weg ist, der über kleine Schritte auch wirklich in die richtige Richtung führt. Weil es irgendwo im Bewusstsein klar ist, dass es so, dass es mit Eigentum und Geld zu tun hat und dass man auch gerade da ansetzt, es anders zu machen. Nicht mit Abschaffung des Geldes, sondern vielleicht durch ein anderes Tauschmittel, weil man das heutzutage halt braucht. Ich weiß nicht wie, aber jedenfalls wozu? Gibt es Möglichkeiten, die ich feststelle, die es jetzt schon gibt und da möchte ich mitmachen. Also zum Beispiel, ich lebe in einem Haus, das uns... dass wir dadurch bauen konnten, dass wir Geld von Leuten zur Verfügung haben, was wir nicht verzinsen müssen. Also. Und das ergibt uns eine Freiheit, dass wir dort leben können ohne. Das gehört also nicht uns, sondern so Art Erbpacht. Und wir haben auch den Umbau nicht über Bankdarlehen finanziert, sondern privat haben uns Leute für eine Zeit geliehen, kriegen es wieder zurück. Ja, das halte ich für eine gute Eigentumsform. Da macht das Eigentum richtig keinen Schaden an. Und das können wir ja schon tun. Gibt es ja hier in Freiburg auch die Mythäuser-Syndikate und viele, die es ähnlich machen. Das ist für mich der Ansatz am richtigen Punkt. Nicht Privateigentum, sondern Gemeinschaftseigentum, das anders genutzt wird. Und Geld kann ich sagen, nicht grundsätzlich ohne Geld, sondern ein Geld, das man nicht akkumulieren kann, sondern das eben ein Mittel ist, um den Tausch, den wir ja alle durchführen müssen, besser zu vollziehen. Und da gibt es ja auch weltweit eine ganze Menge Versuche, die ich für sehr interessant halte. Dann gibt es zum Teil, gibt es dann wieder Fehler. In Argentinien waren die Tauschclubs ganz voll am Blühen, mit Millionen Teilnehmern. Und irgendwann wurde es auch wieder missbraucht in Richtung Geld. Und aber das ist ein Lernprozess. Es gibt wieder neue Ansätze, dass man die Fehler korrigiert und es versucht wieder anders zu machen. Also das ist meine Haltung dazu. Grundsätzlich ja, natürlich, ohne Geld und Eigentum groß, ist völlig richtig. Aber ich suche einen Weg, wie könnten wir mitarbeiten, dass es wirklich eine echte Veränderung gibt. Und kleine Korrekturen halte ich auch für nicht sinnvoll. Da muss ich entscheiden, echte Veränderung oder kleine Korrekturen. Natürlich geht es immer, sich aus dem ganzen Zeug ein Ideal zu stricken. Ich will nur einen Punkt aufnehmen von dir, wo ich sage, ein Ideal stricken. Geldtausch wäre schon in Ordnung, wenn das Tauschmittel, das Geld, nicht zum Akkumulieren taugen würde. Kleiner Widerspruch, das kann man nicht so machen. Das muss ein ideeller Entschluss der Leute sein, es nicht zu tun. Dass jemand sagen kann, ich will jetzt einen Idealismus leben, kann er allemal machen. Im Übrigen machen das die Leute sowieso massenweise, plus andere. Den Idealismus als Deutscher zu leben, für sein Vaterland zu sein, für eh sogar zu sterben, kriegen die Leute massenweise hin. Auch ein Idealismus. Sie haben einen feuchten Schmutz davon, aber sie tun es. Weil sie das für ihr größtes Ideal halten. Genauso kannst du hergehen und dir einen anderen Idealismus vornehmen und ihn leben. Dazu gehört einer, der den Idealismus auch lebt, den du genannt hast, der auf das Eigentum in dem Sinn, dass es zur Vermehrung nutzt, verzichtet, es für ein Ideal zur Verfügung stellt. Ein Teil von dem Eigentum, da machen das die Amis massenweise. Das ist eine der schönsten Übungen von den Amerikanern, sich als die reichen Leute alle Jahr lang mal aufzustellen, was sie für Wohltäter der Menschheit sind. Verzichten sie mal auf ein paar Millionen von ihren Milliarden und sind die besten Menschen, die es gibt. Geht alles. Du kannst da hingehen, kannst sagen, ja, wir beschließen mal, Tauschmittelgeld gibt es alles, aber wir tun mal nicht so, als ob das gleichzeitig ein Akkumulationsmittel wäre. Warum ist es in Argentinien in die Hose gegangen? Auf das Tauschmittel, das sie sich genug, die Tauschclubs hinzukommen, weil der argentinische Staat mit seinen Aktionen das Geld außer Funktion gesetzt hat. Dann haben sie daran festgehalten. Dann haben sie gesagt, da müssen wir den Tausch halt über was anderes organisieren. Kaum sagst du, es gibt ein Mittel, was den Zugang, den prinzipiellen Zugang zu allen Bedürfnissen eröffnet, ob du das jetzt Geld oder Tauschmittel nennst, das sind bloß verschiedene Namen, dann ist das Interesse in der Welt über das in möglichst hohem Maße zur Verfügung, damit dir der Zugriff auf alle Bedürfnisse dann auch möglich ist. Also hast du deine Scheißakkumulation. Und das ist halt alles was ganz anders, als zu sagen, Mensch, wie richten wir die Produktion so ein, dass die Leute was davon haben? Und dass das nicht gehen würde, ach, das wäre so billig. VW richtet eine Produktion ein, die ist weltweit planmäßig. Da stehen ein paar Computer in Wolfsburg, die sagt, wann aus Mexiko welches Drum dort am Band zu sein hat, wenn man es braucht. Und zwar auf Bestellung. Und das soll planmäßige Produktion nicht gehen, da lachen ja alle Hühner. Da muss ich bloß deren Computer übernehmen. Seit Beginn der Arbeitsteilung brauchen wir Tauschmittel. Und es ist völlig egal, ob das. Nein, das brauchen wir nicht wegen Arbeitsteilung, sondern wegen Eigentum. Wenn ich keine Nahrungsmittel produziere, muss ich irgendetwas anbieten, um Nahrungsmittel zu bekommen. Nein, du musst sie nur kriegen. Die müssen da sein. Es muss in der Gesellschaft jemand Nahrungsmittel produzieren, genauso wie ein anderer Düngemittel produzieren muss und ein anderer den Traktor zum Umflügen. Na klar, und das kannst du arbeitsteilig machen. Ja, VW produziert die Stoßstoffe in Mexiko, das Lüfterding in Korea, das nächste dort und baut in Wolfsburg alles zusammen. Ja, aber das Problem ist ja folgendes, wenn ich jetzt einen Teil der Gesellschaft habe, die produziert Nahrungsmittel und der andere macht meinetwegen gar nichts und kriegt die Nahrungsmittel, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Teil der Gesellschaft, der die Nahrungsmittel produziert, sagt, super, so machen wir es, ist für alle da, wir haben Arbeiten und alle kriegen es. Also insofern muss ich sagen, ich finde das Argument auch sehr wichtig. Also ich glaube, das Geld ist nicht mal das Problem. Also ich habe das Glück gehabt, in den letzten 6 Jahren in Porto Alegre zu wohnen, wo ja das Weltsozialforum war. Und Porto Alegre hat es ja deshalb bekommen, weil in Porto Alegre seit über 14 Jahren ein einigermaßen funktionierender Bürgerhaushalt geschieht, Was heißt das wirklich, die die du redest Leute von Chile oder was? Brasilien. Dass die Leute vor Ort, und zwar nicht nur diskutieren, sondern wirklich einen Teil des Haushalts der Stadt über diesen Teil bestimmen, für was der eingesetzt wird. Also das, ich glaube, das Geld so zu verteufeln, ist nicht das Problem. Es kommt wirklich darauf an, was mache ich mit dem Geld. Und insofern denke ich schon, diese kleinen Schritte sind viel wichtiger. Und ich finde, es gibt schon einige positive Ansätze, was ich vorhin gesagt habe, Arequipa, was jetzt in Bolivien passiert ist, was überall in der Welt passiert. Und insofern, das Einzige, ich wollte noch einmal die Verbindung zwischen Dritter Welt und uns zum Beispiel machen. Also es wird schon so sein, dass wir auf jeden Fall verlieren werden, wenn es eine gerechte Welt geben soll. Ach. Das Wuppertaler Umweltinstitut hat in seiner berühmten Studie, die jetzt gerade wieder neu rausgekommen ist, ausgerechnet, wenn wir von zwei Prämissen ausgehen, was den Energiehaushalt, den Energieverbrauch ausgeht, nämlich A, dass jeder Mensch auf der Welt das gleiche Recht hat, Energie zu verbrauchen, und B, dass wir nicht mehr Energie verbrauchen können, sollten, als wir durch regenerative Energiequellen herstellen, heißt es, dass jeder Deutsche, also wir da nicht mehr, in 50 Jahren leben wir wahrscheinlich nicht mehr, dass innerhalb von 50 Jahren die Deutschen ihren Verbrauch an Energie um 95% senken müssen. Also insofern wird es schon ganz dramatische Auswirkungen auf uns haben. Und deshalb habe ich gemeint, absurde Löhne. Wenn man dazu addiert, dass 60% aller geleisteten Arbeit unproduktiv ist und dann fragt, wie man diese umverteilen kann, dann kommen wir zu einer anderen, auch anderen Perspektiven. Wie? Wenn 60% aller geleisteten Arbeit und überhaupt die Überproduktion, die verschrottet wird, weil das Design inzwischen ersetzt ist durch ein anderes, weil der Markt nicht mehr gängig ist, wenn man, also der Markt ist gesättigt bei Fernseher, Waschmaschinen und wenn man das alles dazu addieren und endlich mal eine komplexe Vorschlagsplanung macht und ein paar ethische oder regulative Wirtschaftskriterien noch dazu addiert. In Japan wird zum Beispiel das Bruttosozialprodukt definiert, unter anderem dazu gezogen die Scheidungsrate, die Kriminalitätsstatistik gerade. Und die Notariatsgebühr, das hat der Max Ascher entdeckt. Und so weiter. Also wenn man da irgendwie komplexer anfängt und nicht nur in den Unis die Leute vor sich hin studieren lässt, sondern vielleicht die Komplexität von den Leuten auch abverlangt. Entschuldigung, ich verstehe ein paar Sachen nicht. Ihr sagt immer, also du und du, ihr sagt immer, also ziemlich allen einverstanden mit der Analyse der Sache, oder? Ich richtig verstanden. Ja, prinzipiell, aber ich denke, die Welt ist zu komplex, als dass man jetzt sagen kann, kein Eigentum mehr, das geht nicht. Gut, aber dann sag halt, wo die Analyse falsch ist. Aber ich wollte halt erstmal sagen, wenn du mit dieser Analyse einverstanden bist, dass diese Reichtumsvermehrung, die Reichtum, die eher in dieser Gesellschaft vorkommt, nur so geht, dass man halt die Leute auch verarmt. Oder dass sie dass es halt gar nichts Positives für die Leute dabei rausspringt. Und dass der Staat das Ganze alles organisiert auch, um halt sich selbst das davon abzuzweigen. Wieso bist du dann dafür, dass nachdem sich der Staat da was abgezweigt hat, dass die Leute dann wieder entscheiden in Porto Alegre, ob das jetzt in den Schwimmbad geht oder in die... Ja, aber da ist es ja gerade nicht mehr der Staat, der entscheidet, sondern die Bürger. Aber der hat es doch erst... Nee, Fehler liegt woanders. Über die Verwendung des Geldes von mir aus entscheiden. Auch die können bloß über das entscheiden, was erstmal beigeschafft wurde. Ja. Wie die Leute an Geld kommen, wie also diese komische Kommune an Geld kommt, das ist doch der entscheidende Punkt. Ja, aber es ist doch ein Anfang. Ich meine, ja, von was? Jetzt lass doch erstmal nicht weg. Wo kommt das Geld her? Die Leute können ja zum Beispiel entscheiden, dass wir dieses Geld benutzen, um unsere Infrastruktur zu verbessern. Welches? Das ist abgezweigt, das 30-20% dann. Ja, woher bekommt eine Kommune Geld? Die Kommune bekommt entweder Geld vom Finanzausgleich des Staates oder sie bekommt Geld von Gewerbesteuern. Falls die da existieren. Also kriegt die Kommune auch nur Geld, wenn es Eigentümer gibt, die Leute und Land zur Geldvermehrung benutzen. Da zweigt sich der Staat entweder bei denen, die sich zum Mittel des Reichtums machen, nämlich bei den Lohnempfängern, an der Lohnsteuer was ab, ist ja hier die Masse des Steueraufkommens. Oder er greift ihnen beim Einkaufen nochmal in die Tasche. Alles ist unterstellt, dass die Leute als Mittel des Reichtums funktionieren und darüber an Geld kommen. Das ist ein substanzieller Unterschied, ob die Bürger dann über die Verwendung dieses Geldes entscheiden können. Nein, das macht überhaupt keinen Unterschied mehr. Da ist nämlich alles schon passiert. Was ist denn da passiert? Das ist doch Quatsch. Es ist doch ein substanzieller Unterschied, ob der Bürger entscheidet, was mit dem Geld passiert, oder ob die Regierung, der Staat das entscheidet. Solange die Produktionsmittel nicht besser unverteilt sind. Ja, aber damit kann ich ja auch eine Umverteilung der Produktionsmittel erreichen. Hat man in Zimbabwe gedacht? Hat man gedacht, man könnte zurückkaufen, Land und den Schwarzen verteilen? Das Problem war, 1 Milliarde Zimbabwe-Dollar und mehr müssten für Renten der weißen Beamten, ehemaligen, abgezweigt werden. Das heißt, das Geringe, das Übertrieb, um schwarzes Land zu kaufen, hat immens Unruhe oder Unmut geschaffen, weil es heißt, ja, also ich weiß, du bekommst immer noch und wo kriegen wir unser Land her? In Südafrika ist dasselbe. Das Land gehört den Schwarzen, waren die Losungen der zwei Befreiungsbewegungen. Aber die Katasterbehörden waren unter den Weißen und die Papiere existieren nicht, die das Recht dessen verwirklichen könnten, also derer, die das Land eigentlich bräuchten. Aber ich stimme einfach dem jetzt nicht mehr dreist zu. Also was hat es für einen Sinn, so eine, also im Moment sehr schön, aber absurde Utopie zu haben, wenn ich sagen kann, mit kleinen Schritten erreiche ich vielleicht was. Mit diesem Schritt erreiche ich überhaupt nichts. Welchen Schritt denn? Eigentum von heute auf morgen abzuschaffen. Ja, ich verstehst, wir reden insofern aneinander vorbei. Als du immer sagst, mit kleinen Schritten erreiche ich was. Vielleicht. Aber von mir aus auch noch vielleicht. Und ich sage immer, was erreichst du mit den kleinen Schritten? Naja, zum Beispiel, dass die Bürger eines armen Viertels in Porto Alegre entscheiden können, es ist uns scheißegal, wenn die nämlich eine asphaltierte Straße vor der Tür haben, dann profitieren damit nicht die Leute, die das Kapital haben, sondern dann profitieren davon die Leute, die da leben. Ja. Das entscheiden die. Ich will, dass hier eine asphaltierte Straße hinkommt, dass wir nicht bei jedem reden müssen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass das Geld reinkommt. Dass also die Eigentumsvermehrung woanders stattfindet. Es ist also auch nichts anderes als wieder die Notgemeinschaft der Armut, die dafür sorgt, dass man mit derselbigen halbwegs zurechtkommt. Ja, dann lassen wir sie halt mit ihrer Schlammstraße dort. Das ist doch, also so wie ich sagen, nee, das nehmen wir nicht, weil wir wollen kein Geld und so. Entweder wir wollen das, was wir wollen, oder. Nein, die Wahrheit ist was ganz anderes. Die leben weiter mit ihrer Schlammstraße, weil in 0,0 ist es passiert, dass das Geld nicht mehr langt für irgendeine Straße. Wenn nämlich irgendein Scheißkonzern in der Gegend entscheidet, hier ist was für die Geldvermehrung nicht mehr nützlich, dann ist es mit dem Geld in der Kasse von Porto Alegre Sense. Und dann bauen sie auch keine Straße mehr. Zum Beispiel können die Bürger. Und ist die Straße gebaut, dann ist es unter Umständen umgekehrt. Gleich wieder ganz interessant für irgendeinen, so ein Fußballnäherlasser wie Adidas, dass dort vielleicht die Leute deswegen brauchbar sind, weil man jetzt billig hinkommt. Zack, werden die Hütten abgerissen und eine Fabrik hingebaut, weil die bringt dem Staat Geld. Ja, aber es ist doch zum Beispiel auch eine Möglichkeit der Bürger von Porto Alegre zu sagen, ob sie an irgendwelche Firmen Subventionen geben oder nicht, was die Ansiedlung angeht. Ja, und wenn sie es nicht machen, dann kriegen sie kein Geld. Dann haben sie kein Geld und dann haben sie keine Macht mehr. So, ja, gleich sind sie bei der Wirtschaftspolitik wie hier. Ich nehme das, also das System ist spät und das können zumindest ein Schwimmbad bauen, ja, das bringt ihnen ja im Endeffekt nicht, weil sie genauso abhängig sind wie bisher von der ganzen Sache. Das mit der Subvention geht wirklich genauso rum. Von dem, dass sie für jeden Scheiß Geld brauchen, für was werden sie sich entscheiden, wenn irgendeine Scheiß Firma ankommt und sagt, wenn ihr uns was abdrückt, machen wir da eine Fabrik und ihr dürft arbeiten gehen. Ja, da lassen sie ihre Asphaltstraße sein und sagen, oh, die Fabrik ist aber wichtig, weil von der leben wir. Aber wenn das vielleicht zack, sind sie bei Wirtschaftspolitik. Wenn das vielleicht viele Kommunen machen, dann läuft es halt auf einmal anders. Der Wettbewerb. Ja, aber jetzt muss ich ja mal sagen, es ist wahrscheinlich noch einfacher, mehrere Kommunen auf eine Ebene zu bekommen, als die ganze Welt. Wir treffen uns jetzt alle und schaffen das Geld ab. Also das ist vielleicht gar nicht falsch. Die Idee kann man verstehen. Die Idee ist auch in Ordnung. Versuchen, viele Leute möglich zu überzeugen, dass es Blödsinn ist, das zu machen. Gut, aber man muss ihnen eine neue Zielrichtung geben. Und eine neue Zielrichtung. Ja, und also, was möchtest du denn? Jetzt schauen wir Geld an, okay, aber was wie willst du dann, wenn ich irgendwie mir aus dem Traktor habe, ja, und den ins Feld pflücke, damit er seine Boden da anbauen kann, ja, wenn ich dann den ganzen Tag Traktor fahre, aber mir gibt niemand was zu essen, weil ich habe jemandem was, ja, eine Leistung erbracht und soll der den ganzen Boden durch den Feld wachsen, alleine fressen? Nein, warte mal, wie kommst du darauf, dass du den ganzen Tag Traktor fährst und dann gibt dir keiner was zu essen? Wie kommst du denn überhaupt darauf? Ja, das könnte doch sein. Aber ich meine, es sind nicht alle Menschen so super idealistisch. Also ich meine, ich bin da sehr brauchst doch, das ist doch das Schöne, da brauchst du doch dann gar keinen Idealismus. Ja. Wenn die Leute beschließen, wir brauchen folgende Massen zum Fressen und ein bisschen Vorrat, wenn die Elbe über die Ufer tritt, brauchen wir auch noch. Wir brauchen die Häuser zum Wohnen, wir brauchen für so und so viele Traktoren. Alles, was VW in seinem Computer auch schon hinkriegt. Wie viele Schrauben brauchen wir für die vorgesehene Golfproduktion? Zack, werden sie in der ganzen Welt gemacht. Dann ist das Zeug doch da. Wie kommst du denn dann auf die Idee und dann habe ich nichts zu essen? Aber dann muss es doch jemand organisieren, ne? Und? Das ist mein Gott, ist organisieren so schwierig? Ja. Ach. Ach, wieder mein Beispiel mit dem VW-Computer. Das ist schwierig, sonst hätten wir es doch schon längst organisiert. Ach Quatsch, es geht um einen anderen Zweck. Organisiert haben die Schweine viel. Aber was sie organisiert haben, ist der Hammer. Das die ständige Geldvermehrung zu organisieren, ist vielleicht schon ganz schön kompliziert. Kriegen sie hin. Bloß der Zweck, den sie organisieren, finde ich scheiße. Und den Organisationsaufwand für was Vernünftiges zu benutzen, dann kriege ich ja keine Probleme, ob ich noch im Traktor fahren was zu futtern habe. Also ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich schon vielleicht nicht weit genug sind, um ohne irgendein eigenes Tauschmittel leben zu können. Da müssen wir vielleicht dabei ansetzen, also gerade auch bei so kleinen lokalen Aktionen, wie jetzt auch im Sinne der Globalisierung global, also weltweite Gesetze zu schaffen, die halt jedem Menschen die Existenzgrundlage sichern und dann, Wenn du es ernst meinst, wenn du es ernst meinst, überlegst du durch. Landest du dabei, dass das nur geht, was du jetzt sagst, wenn du Geld und Eigentum abschaffst. Das Recht auf eine Existenzsicherheit den Leuten geben, musst du sagen, es gilt was anderes als der heute gültige Zweck. Sonst gibt es das nicht. Dann ist das der Maßstab für jede Produktion, der Maßstab für alles, was auf der Welt gemacht wird. Oder ist das Recht des Geldes gestrichen? Das wäre es, wofür ich bin. Die meisten, die hier sitzen, sind eigentlich mehr Studenten und die meisten von uns sind nicht gerade aus dem Reichland. Und Studenten sind darüber hinaus eigentlich noch relativ offen für solche Ideen. Die meisten, das merkt man, haben auch recht progressive Vorschläge oder sind dafür sehr offen. Aber nicht mal hier schaffst du es wirklich mit deiner Idee durchzubrechen. Das heißt, hier sind die Reaktionen eher verhalten. Wie willst du dann die Leute überzeugen, die dafür notwendig sind, dass deine Idee funktioniert? Sprich die Leute mit dem Besitz, dass die halt endlich sagen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, das funktioniert nicht, das ist nicht real. Wir müssen es versuchen, anders zu gehen. Das ist zwar eine gute Idee, aber ich check selbst nicht, sag ich doch. Ich bin doch der Typ gerade, der sagt, funktioniert vielleicht nicht. Und dadurch, dass ich es sage, und ich bin wirklich jemand, der vielleicht, ich weiß nicht, ob ich profitieren würde davon, wenn in Deutschland Umverteilung geschehen würde, aber egal. Ich bin auch jemand, der etwas offen für solche Ideen ist, jemand, der sich sowas anhört und denkt, also was er gerade sagt, das sind gute Dinge und in bestimmten kleinen Bereichen mir helfen echt super. Und jetzt überzeugt Schrempf. Jetzt überzeugt Schrempf. Okay. Ja, und was ist, wenn jetzt, aber von mir hängt es nicht ab, es hängt von fast niemandem hier ab, was große Dinge sind. Das hängt von dem. Hängt einfach von Leuten mit Besitz ab und dann fängt es einfach schon mit höherem Mittelstand an und dann geht es über. Das ist doch die Schweinerei, dass von denen alles abhängt. Ja, aber wie willst du es dann ändern, wenn es von denen abhängt? Wegnehmen. Das ist ein Paradox. Wegnehmen. Und dann was Vernünftiges organisieren. Wie der Eigentümer. Du hast doch selber gesagt, dass das nicht notwendig ist. Du hast doch mit deinen Erinnerungen an frühere Kulturen gesagt, dass das gar nicht notwendig ist. Nein, es ist doch schwierig, jeden anderen zu überzeugen. Ich meine, guck das an. Wie offen sind diese Ideen? Die sind schwierig zu überzeugen. Was ist denn mit meinen Eltern? Nach Eltern wirst du niemals mit solchen Ideen. Entschuldigung. Ich verstehe nicht, warum du das als Argument vorträgst. Weil das ein Argument ist, welches die ganze Sache grundrealistisch erklärt und somit möchte ich lieber mich realistisch umgehen zu werden. Du hast gesagt Schwierigkeit. Du hast nicht gesagt Unmöglichkeit. Dann ist es kein Argument, es zu lassen. Du hast gesagt, es ist schwierig, dann schränke ich doch an. Es ist schwierig, mich zu überzeugen, ja. Aber kann ich dir sagen, woran das liegt? An der einen Ecke überlegst du immer bloß rum, funktioniert es? Fragst gar nicht was. Auf der anderen Seite. Das ist schwierig, das ist offensichtlich. Es ist gar nicht schwierig. Solange die Leute nicht überzeugt sind, dass sie von dem, was ist, die Angeschissenen sind, solange sie immer noch dran glauben, es wäre ein doch halbwegs brauchbares Mittel. Ein Geld wäre halt nicht Ausschluss von Reichtum, sondern glauben, wenn man Geld hat, kann man sich doch alles kaufen und weglassen. Das Geld gleichzeitig in der quantitativen Beschränkung halt die Festlegung ist, was du dir nicht kaufen kannst. Solange sie die Umkehrung machen, das ist doch heutzutage das brauchbare Mittel. Ist natürlich alles andere unrealistisch. Da überlegen sie gar nicht, was kriegt man zusammen. Aber es ist auch der Realismus, der die Leute abhält davon, andere Strukturen zu durchdenken. Das heißt, wärst du bereit, die ethische Verhaltensregeln erkennen heißt machen. Bist du bereit, also ein Modell zu garantieren, als Installateur 20 Stunden pro Woche, pro Monat immer zur Verfügung zu stellen, als Pflichtanteil. Erst wenn du solche Regeln dir ein, in dir selber installierst, dann kannst du kalkulieren und kannst sagen, so, wenn das viele machen, dann können wir anfangen zu handeln und zu tauschen. Ja, aber jetzt überleg mal, was du gerade erzählst. Jetzt überleg mal. Die Bereitschaft, die als Elektriker, also ein Spektrum von Dienstleistungen so zu organisieren, dass es zur Verfügung ist, wenn es gebraucht wird. Aber jetzt, dafür müssen wir Bereitschaften und Pflichten eingehen. Na, aber also, überleg doch mal, was du jetzt erzählst. Das soll eine Schwierigkeit sein. Nein, ich sag doch, das ist die erst nur dann eine Schwierigkeit, wenn's, wenn das nicht. Wenn die Leute zum Geldverdienen gezwungen sind, dann lassen sie sich von Daimler hinkommandieren, weil es denen passt. Das heißt flexibel. Okay, nicht 20 Stunden fest zur Verfügung stehen, Tag und Nacht zur Verfügung stehen, lassen sich die Leute fallen. Wenn ich also die Hälfte der Arbeitszeit als voll ausreichend für den gleichen Lebensstand sehen würde und lediglich die Mieten, die steigen, mich zwingen, mehr zu arbeiten und so weiter, wenn ich solche Faktoren irgendwann versuche dran zu steuern und ihnen mehr die Pflicht hätte, Alternativsystem mich zu verpflichten, als Dienstleistung in meiner Sektion eine ergänzende Funktion fürs Ganze darzustellen. Wenn ich das eingehe, dann kann ich sagen, es funktioniert. Dann muss ich es nicht mehr sagen, die Spaltung von Bedeutung zu Wirkung ist das, der Umstand, der die Leute dazu bringt, zu sagen, nein, kann nicht funktionieren, ich ziehe mich zurück. Aber da bist du doch wieder genau, dass der Einzelne entscheidet und dass die Kleinen, wie die Bürger von Porto Alegre, die Leute sind, die das machen müssen. Das ich entscheide zum Beispiel, ob ich mir ein Auto kaufe oder nicht. Das verstärkt, aber es müssen auch die großen Modelle oder die funktionsfähigen Details. Aber der Chef Schrempf überzeugst du davon nicht. Nein, der will ich ja gar nicht, der kriegt ja sein Zeug weggenommen. Ja, aber der wird natürlich durch Gewalt ausgeklammert, der wird ausgeklammert, wenn wir seine Autos nicht mehr kaufen. Eben, wenn ja, es gibt in Afrika Parkgestelle aus Holz, es gibt Motoren, die man als Zweitaktmotor oder andere Modelle und so weiter, es gibt also die baut dann auch Daimler, sich zu organisieren, wenn man es konkret immer macht, Stück für Stück. Aber die Gesamtvision, die ist genauso sinnvoll. Ja, aber die Gesamtvision fängt bei uns hier unten an. Ja, das ist ein Teil und der erste Gesamtvision ist die Überzeugung, Geld und Besitz ist natürlich ein störender Variable. Aber das ist das Endziel. Und das nein, deine Schritte haben mit dem Endziel gar nichts zu tun, sondern das ist das Einrichten in der Not. Man kann schon unten anfangen, aber wenn man klar ist, dass diese Faktoren sind Störvariablen, dann kann man damit leben und sagen, Joel, was machen wir jetzt konkret? Also du musst dir einfach mal überlegen, ob dein Nicht-Real wirklich was anders ist, als das, was mein Opa schon immer gesagt hat. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ist billig. Bloß weil es etwas noch nicht gibt, zu behaupten, es geht nicht, ist lächerlich. Da hat sich noch nie ein Kapitalist dran gekratzt übrigens. Das stimmt. Die andere Seite ist, wenn man sich einig ist, was das, was es gibt, mit den Leuten anstellt, dann hockst du dich mit denen halt zusammen und überlegst, wie man es macht. Und doch nicht, ob geht das? Zu sagen, dass es geht, obwohl es noch nie ging. Also ich meine, das eine ist so billig wie das andere. Also für das eine gibt es eine Notwendigkeit. Das Abschaffen von dem, was jetzt ist, das hat eine Notwendigkeit. Und zwar in der Lage der Leute. Eine Bedingung, die erfüllt werden muss. Wie viele sture Dummköpfe wie mich musst du noch versuchen zu überzeugen, dass du resignierst und sagst, scheiße, es läuft nicht. Ich meine, du kannst dann. Was mache ich denn hier? Ja, du machst es noch, du hast noch den Idealismus und ich sag, das ist nicht real und du sagst, das ist unreal. Und wie viele Abende dieser Art kannst du noch ertragen, bevor du sagst, behalte doch dein kapitalistisches Scheißsystem, ich nehme mich zurück. Du sagst, wir sollen rausgehen und verkünden. Ich bin nicht so idealistisch wie du, dass ich jetzt auf mich hinsetzen könnte und sie gleich. Mein Gott, wie viele Tage in Joblatschen kann ich noch ertragen? Ja, so lange, bis ich in Rente gehe, muss ich sie ertragen. Verstehst du, mit dem Ertragen ist auch einfach Sach. Das Geld zwingt die Leute, Sachen zu ertragen, da zieht sie ja die Socken aus. Da ist das, was ich hier ertrage, wirklich ziemlich billig dagegen. Ziel wieder raus ist ein Scheißjob, 20 Jahre hintereinander. Das ist Wahnsinn. Und die Alten im Altenheim werden um 7 Uhr geweckt, damit sie um 8 Uhr wieder am Tisch sitzen und hinterher einschlafen, weil sie kaputt sind. Ich schaffe gerade im Altenheim, ich erlebe das. Es sind keine Zivis mehr da, wir kommen nicht mehr raus, wir kommen nicht mehr mit dem Rollstuhl in die Schwelle. Keine Zivis, nichts da. Aber massenweise, die Gesellschaft hätte Arbeitspotenzial, die wenigstens den Alten noch ein bisschen Freiraum geben täte oder und so weiter. Also die Arbeit muss gesucht, strukturiert, geplant und umorganisiert werden. Hartz-Vorschlag 2, ich will dir noch ein Beispiel geben, wie der Kapitalismus die Leute sortiert. der stellt fest, er als VW-Manager, in der Industrie gibt es heutzutage kaum mehr Leute über 50. Und da sagt er, ja, das ist ja kein Wunder, weil hierzulande ist Arbeit Leistung pur. Übrigens ein Verhältnis von absurden Löhnen. Hat eine Gegenseite, absurde Leistungen. Da sagt Herr Harz, es gibt schon eine Möglichkeit, dass die alten Leute schon noch in der Fabrik werden. Aber man muss Rücksicht darauf nehmen, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt. Und da redet er von dem Verschleiß an den Leuten, den er organisiert. Und macht daraus einen praktischen Vorschlag an. Kapitalist beherrscht die kleinen Schritte. Macht den Vorschlag, dann muss die Lebensarbeitszeit anders aufgeteilt werden. Leute bis 25 sind munter, frisch und springen gesund. Die arbeiten 50 bis 55 Stunden in der Woche. Von 25 bis 35 haben wir sie dann schon ein bisschen arg hergenommen. Sind sie nicht mehr ganz so frisch und munter. Da arbeiten sie noch 45. Und das wird angespart, und wenn sie dann 55 und ordentlich kaputt sind, dann brauchen sie nur noch 20 zu arbeiten. Lauter kleine Schritte, dann kriegt man alte Leute auch noch in die Arbeit. Er gibt eine Auskunft darüber, was der Kapitalismus mit den Leuten anstellt. Warum sie im Altersheim dann so aussehen, wie sie aussehen. Kaputte Figuren. Die kleinen Schritte sind auf der anderen Seite ernst genommen eine bombastische Lüge. Wenn die Jungen 55 Stunden dann arbeiten müssen, dieselbe Maloche wie jetzt, dann sind sie halt mit 40 schon im Arsch. Und dann sind sie mit 40 nicht mehr drin in der Fabrik. Und nicht, dann sind sie mit 55 noch 20 Stunden drin. Da muss halt wieder rationalisiert werden, dann muss man aus betriebswirtschaftlichen Gründen die entlassen, die nicht genug leisten. Da hat man noch eine wunderbare Fabrik, wo die jungen Hupfer, die noch nicht ganz kaputt gemacht sind, 55 Stunden schaffen. Kleine Schritte. Wie viele Prozent der Deutschen arbeiten denn noch in Fabriken? 30. Ja, eben. Es ist aber anders nicht anders, ob du das jetzt Fabrik nennst oder ein Planungsbüro. Das ist schon gewandt. Ja. Anders, ob ich im Büro arbeite oder in der Fabrik. Ja, die IT-Hanseln sind die, die am meisten bei den Doktors im Moment hocken. Da kannst du dich nämlich auch ganz schön kaputt machen. Das sind die, wo kein Arbeitsende da ist, wo einmal 18 Stunden am Tag geschafft wird und das noch 3 Tage hintereinander, wo kaum mehr gepennt wird, wo die Leute mit dem Herz-Kreislauf-Problem mit 35 beim Doktor landen und kaputt sind. Die IT-Spezialisten würde ich jetzt nicht verteidigen, also ich meine, die wählen ja auch das, was sie machen. Das sind ja schon andere Strukturen als Fabrikarbeiter. Das ist eine andere Tour, die Leute kaputt zu machen. Wer heute bei einer IT, beim IT-Laden ankommt und nicht unterschreibt, dass es keine Arbeitszeitgrenzen gibt, dass er auch Verstoß gegen Arbeitszeitgesetze mitmacht, kriegt seinen Job schon nicht mehr. Von wegen, die Leute suchen es raus. Wenn du bei Siemens in seiner ganzen Softwareabteilung nicht unterschreibst, dass du im Zweifelsfall 25 Stunden am Tag zur Verfügung stehst, kriegst du keinen Job. Aber das wäre doch genau das, was du vorschlägst, dass die Leute mental so weit kommen und sagen dann, fuck you. Richtig, das sollten Sie sagen. Genau das sollten Sie sagen. Aber deshalb sage ich ja, kein Eigentum und kein Geld. Das ist vielleicht das, was nach einer langen Entwicklung irgendwann vielleicht mal kommt. Aber das jetzt so hinzustellen, als wäre das, was wir als nächstes machen müssen, das ist zwar schön, aber das bringt uns keinen Schritt weiter. Wenn Sie mal auf die Idee kommen würden, die du gerade vorgeschlagen hast, hätte ich nichts dagegen. Wenn Sie mal sagen würden, das lassen wir mit uns nicht mehr anstellen, da wären Sie einen wesentlichen Schritt weiter, ja, das ist wahr. Wenn es das wäre. Ja, also an deutschen Universitäten hat der Student, also wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, genug Freizeit zu erleben. Wie das sind in politischen Organisationen, Gruppen hier in Freiburg? Versuche händeringend Leute zum Beispiel. Aber das ist doch das, was ich meine. Ich meine, niemand sagt doch, dass wir nicht alle fremdbestimmt sind. Das wissen wir doch alle. Eben, aber ist deshalb sage ich doch nicht der Garant. Die Bildung ist nicht der Garant. Nicht die Bildung, aber in Bolivien ist zum Beispiel schon die Bildung, die zu lesen und schreiben führt, also was ganz entscheidend ist. In Afrika und anderswo hat der Paulo Freire in Analysen festgestellt, die Bildung europäischer Natur zerstört und schädigt die Kultur und die Produktionsmöglichkeiten. Ja, dagegen spricht doch niemand, aber ich meine, wir müssen doch davon ausgehen, wie wir sind. Und das heißt halt in Deutschland, dass wir alle wahrscheinlich, obwohl wir alle wahrscheinlich denken, wir sind extreme links und was weiß ich, dass wir trotzdem noch Zeug konsumieren, das wir nicht brauchen und diesen ganzen Scheiß mitmachen. Da sage ich jetzt nichts mehr drauf, da habe ich vorhin schon was drauf gesagt. Kaum merkt der Mann an seinem Geldbeutel, dass alles ein wenig knapp ist, weil er sich so einbildet, fängt er an, seine Bedürfnisse zu kritisieren. Das ist, was du vorführst, ist übrigens ein Stück Bildung. Das ist der Moral, die im Bestandteil der Bildung ist. Ich bin nur selber schuld, ich brauche zu viel. Armut als moralische Instanz. Was heißt denn Armut? Ich meine, du hast ja vorher davon gesprochen, dass es darum geht, Existenzbedürfnisse zu decken. Mensch, da zähle ich ein Klavier und was Gescheites zum Fressen, Kratzo dazu. Wie eine Achterbahn von mir aus. Ja, aber vielleicht nicht dreimal Urlaub im Jahr. Ich brauche dann überhaupt keinen Urlaub mehr, wenn ich es schaffen muss mit dem Brunnenputzer. Da erhole ich mich glatt beim Arbeiten. Ansonsten nehme ich die Welt schweinelangweilig. Wenn ich 20 Stunden in der Woche was Gescheites, was Vernünftiges tue, da brauche ich doch keinen Urlaub, da geht es mir doch gut. Ja, eben. Und von jeder Seite her muss geschoben werden. Ja, also viel von dem Konsum ist kompensatorischer Konsum, weil die Leute sich belohnen will für den Scheiß, den sie erledigen müssen auf der Arbeit. Das ist kompensatorisch. Okay, also die Arbeit runter ist auch ein Faktor. Also, wie schaffe ich mir Freiraum, dass ich nicht mehr so viel kompensieren will, dass ich nicht mehr Geld einigermaßen gut habe? Lass es sein, interessiert mich nicht, was in den scheiß Schaufenstern da ist. Wenn der Mensch nicht damit kaputt gemacht wird von seiner Arbeit, braucht er doch nicht eine extra Phase, wo er sich wieder herrichtet, dass er in die scheiß Maloche wieder reingehen kann. Steht doch extra noch im Urlaubsgesetz drin, das hat der Mensch zur Erholung zu benutzen, damit er nachher wieder produktiv sein kann. Und wenn er den Urlaub für was benutzt, wo die Reproduktion nicht rauskommt, hat er gegen das Gesetz auch noch verstoßen. So ist das hier fein geregelt. So einen Scheiß brauche ich doch nicht mehr, wenn ich bloß noch die vernünftige Arbeit mache und für meine Bedürfnisse gemäß, und die ist deswegen auch nicht übermäßig viel. Mit dem, was heute an Produktivkräften entwickelt ist, Mann, ich glaube, wenn wir 2 Stunden alle schaffen würden, dann könnten wir halb Europa davon in Sausen Braus leben lassen. Du redest jetzt, die Leute machen sich doch Arbeiten kaputt, du hast jetzt Zigaretten entzündet, damit machst du dich auch kaputt. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Du auch den Kapitalismus, du bereicherst die Firmen, gegen die du jetzt hältst. Du hast überhaupt keine Ahnung, wofür ich alles rauche. Zum Beispiel, dass du als Student in 2 Jahren noch eine Krankenversicherung kriegst, wenn ich nicht rauchen will. Dass unsere Truppen in Afghanistan den Terror ausrotten können. Das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, oder? Pass auf, wenn ich mich mit Rauchen kaputt mache, ist das mal Privatangelegenheit. Dann habe ich mir das rausgesucht. Wenn mich Siemens bei der Softwareproduktion kaputt macht, habe ich mir gar nichts rausgesucht. Und es ist deshalb überhaupt kein Zufall, dass da übers Kaputtmachen gehetzt wird, wo die Leute aus ihrem rein privaten Spaß ihre Gesundheit mal für sich benutzen. Das ist nämlich die Feststellung, dass die gar nicht für sie da ist, sondern für andere. Es ist der Hammer an der Ecke. Aber wenn du sagst, Leute sollen nicht kaputt gemacht werden, dann musst du mit dir anfangen und darfst dich auch nicht weiter. Nein, gemacht werden von jemand anders, von fremden Zwecken, von fremden Interessen. Wenn jemand anders kaputt macht, dann ist es schlechter, als wenn du dich selbst kaputt machst. Jo, da habe ich nämlich keinen Spaß dran. Also wenn du mal beschissen bist, ist es natürlich toll. Also ich finde halt, das ist nicht stimmig. Naja, aber das sind diese Details, die natürlich dazukommen. Aber das große Ganze muss eben auch gucken, nicht nur, wie lebe ich gesund, ich kann Makrobiot werden oder die Oper hier reinziehen oder dies und jenes. Na, alle Leute werden doch mit ihrem Gesundheitsscheiß verrückt, weil die Gesundheit ein benutztes Mittel durchs Kapital ist. Also ich wiederhole jetzt das Teach-In. Ich habe vor 4 Wochen das Thema Gesundheit durchgenudelt. Wenn du das mit Rauchen haben willst, im Internet kannst du das runterziehen als MP3-Datei. Dass die Leute mit ihrem Gesundheitsscheiß alle einen leichten Hammer haben inzwischen. Jeder muss sich gesund ernähren, muss joggen und was der Geier was für einen Scheiß machen. Das liegt doch nicht daran, dass ich sage, oh, ich muss meine Gesundheit mir erhalten, weil ich will nächste Woche auf den Mont Blanc. Sondern es liegt daran, dass sie jeden Tag in die Maloche müssen und das müssen sie aushalten. Da müssen sie ihre Gesundheit zum Markte tragen. Und da hängt ihr Marktwert schwer davon ab, was sie von der noch haben. Und da ist alles, was sie an privatem Spaß und Dollerei mit ihrer Gesundheit anfangen und sie mal für sich benutzen, glatt ein Abzug von ihrer Nützlichkeit für andere. Und da müssen sich die Leute jeden Spaß verkneifen, damit sie fürs Kapital tauglich bleiben. Das ist der Hammer daran. Und drum wird auf die Raucher gehetzt wie Sau. Aber trotzdem, wenn du sagst, du willst, dass den Leuten gut geht und einem Nichtraucher geht es besser als einem Raucher, wieso fängst du nicht bei dir selber an, dass es dir gut geht? Ich habe doch gar nicht behauptet, dass es einem Nichtraucher besser geht. Mir geht es besser, wenn ich rauche. Außerdem gibt es qualitative Unterschiede, ich habe auch zwischen akademischen Berufen und Leuten, die nur primitive Berufe sozusagen ausüben müssen. Also im akademischen Bereich kannst du sehr wohl noch Lust und Kreativität dazu packen oder dies und das, nach Wechselmöglichkeiten Mobilität. Aber in den Großteil aller anderen Berufe musst du das nehmen, was gegeben ist. Kannst du nicht nur selber beisteuern, sondern bist du funktionsfähig von dir gelassen. Und das ist ein Großteil, dass du auch gesundheitlich gestresst bist, mehr gestresst bist, mehr kommst. Ich weiß, ich habe das jetzt auch schon geschaut, 2,5 Jahre, ich brauche Wartesemester. Und ich sehe das auch, ja, ich jetzt schon das Kreuz, wenn ich noch 5 Jahre weiterarbeiten würde, ja, in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren, dann bin ich schon kurz vom Invaliden. Und da gebe ich euch vollkommen recht. Das. Nur die andere Sache ist nun mal wirklich dieses, der Kapitalismus, ja, der Wohlstand, das schafft also dadurch, dass es vielen Leuten schlecht geht und es wenigen Leuten gut geht, kommen wir in der Entwicklung, in der Technik, in solchen Sachen. Ich meine, früher da hatten wir 20 Leute von Feld gebraucht, heute braucht man nur einen Traktor und einen Mann drauf. Ja. Und das ist eine Chance auch. Das ist schon ausgereizt. Das wäre alles schon da. Ich sehe das jetzt als Opfer für später. Ich habe hier einen MP3-Player, der vom Computer 18 Stunden Musik laden kann oder sowas, aufnehmen kann, Radio hören kann, vom Radio direkt aufnehmen kann, am Computer schneiden kann. Das kostet nur noch 60 Euro. Ich kann meine ganzen Stereoanlagen oder sonst was oder und so weiter, kann ich immer sparen. Also ich muss fragen, wie kann ich die Technik so nutzen, dass der andere Sachen überflüssiger werden. Die Technik wird aber nicht organisiert. Du kriegst so ein Spektrum, wo die Leute nicht mehr blicken, was ist besser. Und ich kann mich nicht entscheiden, wie komme ich mir da am wenigsten aus. Und so weiter. Das wird nicht organisiert. Die Technik hat übrigens auch nicht das Geld geschaffen. Ich könnte, wie gesagt, das waren auch Ingenieure. Da hat der Mensch sich was überlegt. Und da hat er sich blöderweise die ganzen Einfälle und die ganze Beherrschung der Naturwissenschaften auch für einen blöden Zweck gemacht. Das für einen vernünftigen Zweck käme vielleicht noch wesentlich mehr raus. Wenn die Leute sich 18 Stunden in so einer Software-Schmiede verschleißen, frag dich auch mal wozu. Da kommt nebenbei vielleicht auch raus, dass Bluetooth und ähnliches Zeug funktioniert. Aber ein großer Teil ist so ein Krempel, was kleinweich macht, ne? Microsoft. Wie bringt man dazu, dass jede Benutzung von der Kiste möglichst in der Kasse von Microsoft klingelt? Wie kriege ich jeden Nutzer als Rückmeldung übers Netz in den Griff, damit er ja nichts benutzt, was nicht vorher zum Geld gemacht worden ist? Wie kriege ich jeden, der ein nicht registriertes Programm benutzt, an die Kantare und zwinge ihn zum Geld bezahlen? Dafür müssen die Leute ihr Hirnschmalz einsetzen. Und wenn sie mal welche sagen, das ist mir zu blöd, und hoben sich hin und sagen, Mann, da kann man doch die Sachen da sogar leichter und einfacher machen, wenn man sich ein wenig zusammentut. Das gibt es ja auch schon heute auf der Welt. Da gibt es halt Linux und OpenOffice und lauter so ein Scheiß, wo glatt 10.000 Leute auf der ganzen Welt gemeinsam dran rumprogrammieren und da ist was da, ist mindestens so gut, wenn nicht besser als kleinweich und kostet keine müde Mark. Und dann sagst du, das geht alles nicht gehen. Ja, da gibt es Staaten, die gehen wieder hin und sagen, oh, ist das nicht eine Gefährdung der Geldvermehrung von den Software-Schmieden? Muss man das nicht in den Griff nehmen, unter Umständen sogar verbieten? Und da kommt man zum Punkt, was ist ein leistungsfreies Einkommen oder Entgelt, was ist ein leistungsbezogenes. Und die virtuelle Vermehrung von Software, die hätte allenfalls einen Grund, wir schaffen uns einen Forschungsspielraum, um noch besseres, noch mehr zu schaffen. Aber irgendwann hört es da auf, irgendwann sind die Sachen ausgereift. Also dürfte die virtuelle Vermehrung oder das leistungsfreie Einkommen eigentlich nicht vermehrt werden. Und Mieten sind zum Beispiel weitgehend leistungsfreie Einkommen, wodurch andere Leute gezwungen werden, mehr Stunden zu arbeiten, als sie eigentlich müssen. Eigentlich mir das auch lieber, wenn wir leben würden wie im Stumpfdorf, jeder das, was er kann, und alle haben genug von allem. Ja, das wäre mir auch lieber. Aber ich meine, immer wenn man sowas versucht hat, Kommunismus oder sowas, das ist immer mehr oder weniger eine Diktatur geendet. Die haben doch das, was du sagst, gar nicht probiert. Die haben doch das, was du sagst, gar nicht probiert in Russland oder der DDR. Die haben doch auch gesagt, Mann, das Geld, ungefähr so wie du, das Geld ist doch wirklich ein klasse Mittel, um einen Reichtum zu produzieren. Aber was für ein, auch den abstrakten Reichtum, über den der Staat nachher verfügt, der auch im Widerspruch zu den Bedürfnissen der Leute gestanden hat. Sie haben bloß eins gemeint, da waren sie verrannt. Da haben sie gemeint, wenn wir schon das Kommando über die Arbeit übernehmen, dann haben wir entdeckt, das meine die Idioten bei Marx entdeckt zu haben. Und das hat der Marx nie geschrieben. Da ist doch tatsächlich so, dass die menschliche Arbeitskraft die Wertschaffende ist. Mei, ist die wertvoll. Und da muss man auf jeden Fall, damit die Reichtumsproduktion funktioniert, dafür sorgen, dass die Arbeitskraft wenigstens immer funktioniert. Also haben sie gesagt, Elend muss man abschaffen, weil das sorgt ja glatt dafür, dass die Leute nicht funktionieren. Glatt haben sie wieder einen Widerspruch zu ihrem scheiß Reichtum installiert und der Gorbi hat entdeckt, na, wenn es einen Haufen Armut gibt, dann gibt es gerade noch mehr Reichtum, als wenn man die Leute füttert. Das haben sie dann auch gemacht. Heute ist wenigstens was drin. Wenn den Glauben an das System ausgetrieben wurde, ist zum Teil, weil die Wiederaufbauleistung nicht kam ins Land nach der Zerstörung nach dem Krieg. Zweitens, weil es den Spruch gab, von wegen, die Russen rüsten über tot. Das heißt, die werden so viel rüsten müssen im Wettlauf der Rüstung, bis das Volk vor Hunger schreit. Wenn diese Faktoren alle irgendwie weggemacht werden hätten können, hätten sie vielleicht zu besseren Ergebnissen kommen können. Also in DDR war es möglich zum Beispiel, dass ich auf eine Wohnung sparen konnte, dadurch, dass ich bei anderen Wohnungen Arbeitsleistungen, die gebaut wurden, Arbeitsleistungen investiere. Das bekam ich gut geschrieben und ich bekam dann vorzeitig schon die Möglichkeit, eine Wohnung zu beziehen. Die Miete war dann auch noch bei 10 Mark, also beziehungsweise 10% des Einkommens etwa. Also es gibt alles mögliche Systemleistungen, die verknüpft werden können. Die HU-Läden mussten Produkte aus den Gärten nehmen, die die Leute angebaut haben. Ja, war alles scheiße. Die haben doch einen Scheiß gemacht. Aber ich meine nur, da kann man ja auch noch Verbesserungen einbauen. Aber das alles wird nicht bedacht. Dass es also so Systemmechanismen gibt und die Kaufkraft und die Beteiligung, die Vernetzung der Leute besser hochbekommen. Es mag ja alles sein. Es gibt da kaum einen DDRler, der nicht sagt, das war früher gemütlicher. Ich kenne einen, der sagt, klasse, wir haben die Pflaumen hingebracht und die Gurken, wir haben ein bisschen was gekriegt. Das ist angeboten. Aber die haben alle den Scheiß gemacht, dass sie gesagt haben, das Geld ist ein Maßstab, wenn der in die Reichtumsproduktion eingeführt wird. Hallo, da geht's los. Nichts, da haben sie lauter Widersprüche organisiert und ihre Produktion auch nicht ordentlich auf die Beine kriegt. Jedenfalls auch nicht den Maßstab der Bedürfnisbefriedigung einführt. Dann haben sie nur was anderes eingehalten, da ist ja was dran, was er sagt. Wenn du sagst, das Geld ist der Maßstab, dann ist das Wiederaufbauprojekt halt auch ein bisschen was anderes. Dann geht auch das ums Geld. Dann ist bei den Leuten ein Widerspruch aufgemacht, ja, das Geld soll dann schon den Zugang zu den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung ermitteln oder erreichen für die Leute. Gleichzeitig inszenierst du eine Produktion, wo das Geld gar nicht der ganze Zweck sein soll. Glatt gegen die vernagelten Nationalisten hin und sagen, das kommt auch noch dazu, die Russen sind dran schuld, dass unser DDR-Alu-Chip weniger kaufen kann als die westliche D-Mark. Vergleichen Sie also das Geld, über das Geld die Staaten. Was können die sich leisten, was können wir uns leisten? Natürlich auch nicht real. Auch immer bloß die Ideologie. Nation ist reich und nicht Leute sind reich. Die haben auch nicht die Armut gesehen, sondern Reichtum. Und vor allem im Werbefernsehen. Zack, haben Sie gesagt, die Russen waren schon immer der Feind des Deutschen, den weg. Zweitens, das gute Geld brauchen wir. Das haben sie jetzt und jetzt stehen sie auf dem Schlauch. Also war es früher besser als heute? Für die meisten Leute war es da drüben besser, ja. Also ich habe jetzt auch schon... Gefängnis hast du auch besser. Gefängnis hast du auch genug Essen. Jede Spur hat, die du machen kannst. Ich denke, dass gewisse Dinge nicht so vergleichbar für mich nennen kann. Also, im Gefängnis, ach du lieber Gott. Ja, entschuldige, dass ich wollte es erst gar nicht sagen. Aber und du willst sagen, dass vielleicht vielen nicht beschissen ging, aber es ging halt auch niemand so richtig gut. Gefängnis, Mauer... Ja, bloß, macht euch doch nichts vor. Macht euch doch nichts vor, dass eine Mauer was schlecht sein soll. Hat man doch bloß den Kommunisten angehängt. Dass im Süden der USA eine gigantische Mauer steht. Fragt auch keiner, in Palästina mauern sie gerade welche ein. Ja, aber ich meine, hier kann ich mich entscheiden, in vielen Punkten, die ich dort nicht konnte. Ich denke, was dann, wo du hingehst, kannst du dich auch nicht entscheiden. Wo du hingehst, kannst du dich auch nicht entscheiden, hängt alles davon ab, mit wem hat der Staat welche Vereinbarungen. Wo kommst du mit Visum hin, wo kommst du ohne Visum hin, wo kommst du gar nicht hin, wo wirst du gleich wieder rausgeschmissen, wen lässt der Staat rein, wen lässt er nicht rein. War ein anderer Unterschied an der DDR, da hat ein Staat, ein fremder Staat einfach gesagt, deine Bürger sind meine Bürger. Gibt es sonst auf der Welt nirgendwo. Jeder Staat sagt, pass auf, deine Bürger haben bei mir gar nichts verloren. Und wenn der da anwässert und jetzt spätestens nach 3 Monaten wieder verduftet ist, dann wird er zwangsevakuiert. Ja, da braucht ein Staat keine Angst um seine Bürger haben, wenn der andere Staat die eh zwangsexmatrikuliert alle furzlang. Bei der DDR war es was anderes. Die alleinerziehende Frauen konnten tatsächlich dann arbeiten, wenn sie wollten. Die Welt auch die Erziehung in der Krippe beschissen ist nach bestimmten Gesichtspunkten. Die Bauernfamilien in der LPG konnten Urlaub machen, wann sie wollten, mit Absprache. Die deutschen Familien konnten niemand in Urlaub manchmal, weil sie eben gar nicht politisch sind. Ja, wir brauchen jetzt kein schönes Bild der DDR zeichnen. Ich will bloß daran erinnern, dass Urteile, mag einiges dran sein, die über die DDR gefällt werden. Da sollte man sich mal überlegen, ob das, was ihnen vorgeworfen wird, ob das hier so als Paradies existiert. Die Leute können über die Grenzen. Oh Gott, wenn du das mal ernsthaft anguckst, wer kommt hier über die Grenzen? Ich habe von Mauern geredet, das meinte ich wirklich von Denkverboten oder Redeverboten. Ich meinte davon, dass einer nicht Studenten werden konnte, wenn seine Arbeitskraft als sonst irgendwas gebraucht wurde. Denkverbot. Denkverbot, Meinungsäußerung. Ich bin übrigens ein Fall von Berufsverbot. Ja, ja, klar, das hätte abgeschafft werden müssen oder können. Dann hätte es dann funktioniert. Ich wollte nur fragen, ob er wirklich meint, dass es besser gewesen wäre. Hat die Konföderation eine Möglichkeit gewesen? 200 deutsche Verfassungsrechtler aus Westdeutschland haben gemeinsame Verfassungen versucht zu entwerfen mit UNO-Elementen und so weiter. Und er hatte das Ziel, eine Konföderation für eine Zeit lang hinzubringen. Das wollte man nicht. Man wollte die Übernahme wegen den Märkten, die da drüben zu kriegen waren. Also ich habe jetzt auch mit ein paar aus der ehemaligen DDR schon zusammengearbeitet und 3 von 4 sagen, früher, da hast du immer bis rumgestanden, bis zu dritt, zu viert rumgestanden, bei einer Arbeit, die hätte einer machen können und die wurde schlechter noch gemacht, weil keiner Bock hatte, ja. Jetzt schaffen sie richtig, also was heißt richtig, die sind halt produktiv, also nicht rumstehen, ich meine, es ist wirklich so, wenn du rumstehst, wenn du 8 Stunden nur rumstehst und keinen Bock hast, das ist da schon die Zeit schlechter verbracht, als wenn du wirklich was getan hast. Und wenn du den Leuten keinen Anreiz gibst, dass derjenige, der mehr leistet, auch mehr kriegt, dann machen die alle nichts. Ja. Nicht der Witz. Entschuldigung. Das ist der Witz, ja? Nein, das ist nicht der Witz. Obwohl das viel schöner haben. Aber das ist nicht der Gesamtfaktor für die Probleme. Schon wieder das Geld. Nicht das Hauptgewicht der Probleme, das ist ein Teil. Jetzt ist das Problem. Nein, schon wieder das Geld. Schon wieder das Geld, dein Anreiz. Wenn du eine Produktion einrichtest, wo die Vermittlung zu den Produkten überhaupt nichts anderes ist als eine Geldsumme, die du nachher für dein Arbeiten kriegst, wo damit schon klar ist, das Resultat deiner Arbeit und du als Arbeiter sind getrennte Paar Stiefel. Der Zugang auf die Resultate deiner Arbeit hat nichts mit deinem Bedürfnis zu tun, sondern allenfalls mit der Geldsumme, die du kriegst. Dann ist ein Anreiz nur deine Armut. Davon reden die in Wahrheit. Wenn ein Staat gleichzeitig hingeht und sagt, das ist das einzige Zugangsmittel, wenn du für Geld arbeitest und gleichzeitig hingeht und sagt, aber deine Existenz will ich nicht davon abhängig machen, dass dann der Mensch auf den Standpunkt sich stellt, na Mann, da geht es mir doch am besten, wenn ich so wenig wie möglich schaffe. Hat er doch recht, kann ich ihm nicht vorwerfen. Weil das Resultat seiner Arbeit geht ihn erstmal gar nichts an. Aber jetzt merkst du, das ist schon wieder das Geld, was diesen Scheiß inszeniert. Nein, es gibt auch die Entfremdung. Das heißt, wenn die Leute merken, mit mir zusammen, die Wohnung wird nicht fertig und sie stehen da und sie brauchen sie aber. Dann ist das ein anderes Wirkungsverhältnis, als wenn... Dann bist du nicht mehr getrennt von deinem Produkt. Okay. Hey, den Scheiß brauchen wir doch und wenn wir es nicht fertig machen, haben wir es nicht. Genau. Ja, bist du doch bescheuert, wenn du es nicht fertig machst. Wenn ich jedes Individuum mit seinen Produkten wieder verknüpfen, weil dann kriegen wir niemals diese tollen Dinge. Nein, musst du gar nicht. Wenn es einen Plan gibt, die in die Wohnung müssen her, dazu muss das zu fressen her und das müssen wir hinkriegen. Was wir also brauchen, ist einfach ein völliges Bewusstsein der ganzen Geschichte, dass wir alle Erkenntnis darüber haben, was woher kommt. Das, was er sagt, ist vor allem erstmal, wo die Scheiße herkommt. Also was, vor allem erstmal, was, wieso es hier so dreckig geht. Und die Störvariablen im Produkt, also in den verschiedenen Komplexen zusammenhängen. Ja, die Rede war doch die ganze Zeit davon, was der Zweck in dieser Gesellschaft ist, warum produziert wird. Du hast jetzt gerade gesagt, da jetzt vor heute sozusagen es geschafft und früher haben sie noch Hingelung gehabt. Ja. Und ich finde, das ist doch jetzt was zu tun, so nicht drum zu stehen. Das Witzige. Nein, die bauen sich ja wieder aus einem Sachzwang eine moralische Einstellung. Ja. Hier ist eine reiche Nation ja, so und die ist es deshalb, weil die Proleten rangenommen werden. Das hat nichts verdient, so sehe ich es. Nee. Nein, die machen jetzt eine Moral aus dem Zeug und die gehen hin und sagen, dass in der DDR nichts gab, liegt nicht an dem scheiß Produktionssystem, was die hatten, sondern es liegt daran, dass die DDR die Leute nicht zum Schaffen gezwungen hat. Da haben alle gefaulenzt und drum kam nichts zustande. Der Mann fällt ein Urteil über sich selber, da zieht es an die Socken aus. Aber es gibt Realität. Es hat in der DDR übrigens keine Sau dran gehindert, hinzulangen und zu malochen. Keine Sau. Und hier wird er gezwungen, wenn du dich im Vergleich zu den anderen nicht als Malocher bewährst, deine Portion nicht schaffst, dann fliegst du raus. Und jetzt sagt er dazu glatt noch, ja, da schafft man wenigstens was. Der Mann ist schon ziemlich vernagelt. Wenn in Magdeburg ganze Straßenzüge leere Wohnungen stehen, die Leute würden sich selber herrichten. Ja. Die haben Wohnungsbedarf. Ja. Sie können es nicht, weil kurz nach der Wende Bauunternehmer aus dem Westen, wo wir gefahren sind, 50.000, 50.000, 50.000 und ganze Stadtviertel eingesammelt haben als Besitztitel, die auf Eis gelegt werden, bis der Grundstückspreis und die Wohnungspreise entsprechend gestiegen sind. Gleichzeitig werden Plattenbauten, die zu sanieren sind, sehr billig wären, runtergerissen, abgerissen, dem Wohnungsmarkt entzogen, um den Preis des Wohnungsmarktes künstlich oben zu haben. Ja. Also da kann man doch nicht mehr sagen, der eine Faktor, von dem, dass die Leute gar doch nicht künstlich drücken, das sei der Hauptfaktor an der Wirtschaft. Es gibt doch viele andere Faktoren. Doch nicht künstlich. Also du schwankst da immer hin und her, ist das Geld jetzt tauglich oder nicht? Ich gebe recht, das Geld ist nicht tauglich, der Weg. Aber da wird die Leute zu Wirkung zu bekommen und nicht zur Spaltung von Bedeutung und Wirkung, der ist vielleicht nochmal. Da wird aber an den Wohnungsmarkt nichts künstlich hochgehalten. Da gilt einfach, wenn sich Wohnungsbau nicht rentiert, findet er nicht statt. Ja, das ist scheiße. Wir 900.000 Wohnungen stehen leer, weil sie zu teuer sind in Deutschland. Ja, 900.000. Ja, okay, aber die Leute brauchen Wohnungen, also quetschen sich in kleine Wohnungen zu 5, zu 6. Aber eben, es ist die Markt, die Verteilung. Also, wie kann man das so mehr organisieren? Da wird sich ja ändern, die Wohnungsbauförderung fällt jetzt weg, da werden weniger gebaut. Und hat zugenommen, 250.000 Eigenheime werden gerade wieder gebaut. Es lohnt sich immer noch, Miete von anderen zu kassieren. Okay, wir müssen jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ja. Vorschlag. Ihr werdet es auf der Ankündigung auch schon mitgekriegt haben. Es gibt jeden Mittwoch die Möglichkeit, im Gespräch zu bleiben über den ganzen Krempel. Keine festgelegten Sachen, sondern was ist gerade wichtig, was ist einem wichtig, was will er diskutiert haben. Man einigt sich dann auf irgendwas, man kann auch was tagen, aber im Prinzip über alles ist zu diskutieren auf unserem Schurfix, der jeden Mittwoch stattfindet. Im U-Asterhaus. Genau, es geht zwei Straßen weiter, die Wetterstraße, die 1930. Für nächsten Mittwoch haben wir uns mal vorgenommen. Für nächsten Mittwoch haben wir uns mal vorgenommen, das Hohmann-Papier sich mal näher anzugucken, was da eigentlich der Skandal ist, wie der gute Mann so tickt. Wenn Leute sagen, nee, das kann man immer noch lesen, mir brennt was auf den Nägeln, das will ich jetzt geklärt haben, sollen wir das vorziehen? Drüber zu reden, ist allemal machbar. Freiheit. Sogar die Bild-Zeitung schreibt gegen den Hohmann. Das kannst du sich auch erlauben, dass es keine Wirkung hat. Und damit, ist wieder Kapitalismus. Und damit schafft es sich den Bonus, wieder geglaubt zu werden. Ja? Gut, aber ich sehe es halt nicht alles so schwarz. Also ich würde nicht sagen, es wird alles immer schlechter, sondern ich bin halt echt überzeugt. Also ich meine, da brauche ich mich doch nur umgucken und brauche ich auch nicht im Geschichtsbuch zu gucken. Da weiß ich, das ist alles immer besser geworden und was es auch gab, Römisches Reich, sonst was. Das ist alles ganz seine Zeit und Also ich muss aber eins sagen, die Sklavenhaltergesellschaft war schon prima für die Sklavenhalter. Ich muss aber echt aufpassen müssen, weil das System an sich kann sich auch ziemlich zu schlecht mit den Selbstständigen. Dann muss man ja schon ein jeder auch was. Das ist klar, das ist alles kein Selbstständiger. Ich muss die auch diskutieren. Genau das. Aber es geht halt nicht so, dass man jetzt auf einmal alles auf den Kopf stellt, sondern es geht wirklich nur, glaube ich, Schritt für Schritt. Aber Dekonstruktion, Rekonstruktion und Konstruktion ist eben die Methodik, die man aus dem Genaus anwendet. Dekonstruktion, Rekonstruktion und Konstruktion ist eine Methodik, wenn man sie systematisch anwendet, die weiterbringt. Systematisch, ja. Ich denke, es geht auch nur in kleinen Schritten. Deswegen man kann aber ruhig auf einen großen Bogen machen, man muss dann mal gucken, wo die Handlungsfähigkeit. Also wenn du sagst, kleine Schritte, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du mir sagst, wie du mit kleinen Schritten da hinlatscht, wo es sich hingelatscht gehört. Aber wenn die kleinen Schritte alle in die andere Ecke führen, zum Einrichten, zum Tauglichmachen der Armut, und gerade jetzt mit deren Abschaffung, dann sage ich ja, da kannst du kleine Schritte machen, so viel wie du willst, die führen halt dann ganz woanders hin. Gegenfrage, wie will man den großen Schritt machen? Ja. Ich habe ja nichts gegen kleine Schritte, die wären dann die Leute erstmal davon zu überzeugen, dass nicht alles das, was sie für notwendig erachten, nicht alles, was ihnen verlangt wird, einfach mitmachen müssen. Du machst nichts gegen kleine Schritte. Was wäre dir lieber? Was sollen wir jetzt machen, damit es besser wird? Was sollen wir machen? Sollen wir die Leute auch aufhetzen? Ja klar, das ist das Erste. Du brauchst mehr Leute zu. Den ersten Schritt, den du machen musst, ist genug Leute aufhetzen. Das kriegst du nicht hin, indem du die Leute versuchst zu überreden. Du kannst die Leute nicht ändern. Ihr seid kein Lustig. Das muss erstmal, was ist mit deinen kleinen Schritten? Die machst du doch auch nicht allein. Selbst die Schritte, die hier als Klane ständig vorgeschlagen werden, geht gar nichts, ohne dass du Leute überzeugst. Schon, aber ich kann von mir aus UNICEF überzeugt ein paar Leute, die kleinen Schritte helfen wirklich was. Ist doch kaum Wunder, weil sie die... Aber ich habe jetzt nie schaffen, das System so umzukippen, wenn ich fast alle davon überzeugt. Und allein schon die Kapitalisten, die kriege ich gar nicht. Die will ich gar nicht. Ja, aber was machen wir mit denen? Wir haben uns da auf der Insel und lassen sie da den Urwald. Was machen wir mit denen? Das ist mir ziemlich egal. Die können Klo putzen, die können Traktor fahren. Dann haben wir genauso viele Arme. Nein, die können gerade so dasselbe machen wie du. Die sollen auch mal was schaffen. Ja, und die schaffen auch vor mit der Liste. 2 Stunden in der Woche. Ja, nein. Ihr beide seid doch gerade, du hast vorhin schon irgendwie gesagt, der Referent hat einen ziemlich starken Idealismus, den hattest du nicht. Mhm. Ich verstehe dran, der Referent, das überzeugt, das ist doch eigentlich eher mit ein bisschen Egoismus, dass dir in diesem scheiß Laden wirklich nicht gut geht. Und da gehört kein Stück Idealismus. Wenn wir das so machen, geht es uns schlechter hier. Nein. Wie kommst du denn da drauf? Wenn wir vom Umverteilen in der Welt, oder? Ich rede doch gar nicht vom Umverteilen. Ich rede von anders produzieren. Und wenn wir den Figuren, die hier das ganze Elend einrichten, das Handwerk gelegt haben, dann sind die Afrikaner nebenbei bedient. Keiner, du selber. Verstehst? Du musst dich doch selber schon als Objekt von Herrschaft betrachten, um eine Garantie zu wollen. Was du nicht selber machst, klappt sowieso nicht. Hier brauchst du von irgendeinem Idiot die Garantie, weil dein ganzes Leben von einem abhängt. Wo die Leute zum Arbeitgeber hinkommen und sagen, habe ich die Garantie, dass ich nächstes Jahr noch schaffen muss, wenn ich bloß einen befristeten Vertrag kriege. Da bist du einfach die abhängige Variable des Materials von jemand anders. Aber wenn du sagst, so Leute, wir nehmen den Scheiß mal selber in die Hand. Was brauchst du da für Garantie? Die machst du doch selber. Du musst erstmal die ganzen Arbeitslosen, die müssten wir erstmal rausbringen, weil es ist menschenunwürdig, ja, so dahin zu vegetieren daheim, ja, und nichts zu tun. Nein. Man sollte ja wegen das. Entschuldigung, ich glaube, das wäre für die echt gut, wegen was zu schaffen. Wegen Parks auch machen. Nicht so, dass man sagt, ja, ihr müsst jetzt auch 8 Stunden schaffen. Nee, Quatsch. In der Woche 8 Stunden, meine Dinge. Dass die Leute was zu tun haben, ist immer... Dann kommen die auch wenn zusammen und dann kann man auch die auch überzeugen. Aber wenn die daheim hocken, dann kannst du nicht überzeugen. Wie organisierst du aber, wie schaffst du die Driftigkeit, dass das organisiert wird und vom Staat bezahlt wird? Schub ich wieder beim Bezahlen. Ich würde sagen, okay, Arbeitslosen gelten ja, meinetwegen Arbeitslosenhilfe ja. Und dann Sozialhilfe auf dem Existenzminimum. Und wer ein bisschen mehr will, geht damit raus. Sonst gibt es nur wirklich, Entschuldigung, zu essen und Kleidung. Also die Konzepte haben wir gehört. Und dann wird nichts anderes getan. Und dann denke ich, das System nach oben gebaut. Aber die Organisation von Arbeit muss den kommunalen Raum betreiben, von Fachkräften, und muss sie organisieren, dass sie wirklich die Leute wieder kriegen. Und dass auch eine Wahlfreiheit ist, was ich machen soll. Vom Sozialamt bin ich schon auch verpflichtet worden, für 2 Mark im Wald zu arbeiten. Das ist aber ein primitiver, minimal destruktiver Organisationsgrad und der kann verbessert werden. Aber die Leute, die arbeitslose Akademiker sind, die interessieren sich für sowas nicht. Du hast die Idee, hast du nicht vor 2 Jahren vielleicht dasselbe schon mal gedacht, dass die Leute vielleicht die Arbeitslosen arbeiten könnten ein bisschen? Was hast du in der Zwischenzeit getan, um das zu ändern, wie zu realisieren? Ich nehme doch mal den Vorschlag, wie er gesagt hat. Das ist ein kleiner Schritt. Eben. Das ist der Schritt, der jetzt Agenda 2010 heißt. Die Leute aufs absolute Existenzminimum gesetzt und jeden Scheiß als Zwang ihnen aufgemacht. Das Arbeitsamt organisiert inzwischen einen zweiten Arbeitsmarkt, wo der Mensch auch nicht mehr privat seine Putzfrau sich besorgen darf, da wird er eh gleich als Steuerhinterzieher straffällig, wo jeder Scheißdreck inzwischen hergenommen wird, als da muss ich einen Sozialhilfeempfänger was dazu verdienen. Und wenn er da nicht jedem Dreck zur Verfügung steht, mal im Lager arbeiten beim Einzelhandel und lauter so ein Scheiß, dann kriegt er nicht immer mehr sein Existenzminimum. Und dann sagst du, das wäre was Positives, das machen es den Leuten gerade auf, dein Vorschlag. Ja. Aber so hat der Vorschlag Realität, das ist der Hammer. Und das rutscht durch, wenn nicht noch dazu verschiedene anderes kommt. Ja? Du musst anderes dazu organisieren, das musst du komplex betreiben, das können eigentlich nur... Dein Punkt, wenn der Mensch zu Hause bloß rumhockt und vor sich hingammelt, dass das auch kein großer Spaß ist, gebe ich dir ja auch recht. Bloß, wie hier gesellschaftliche Arbeit organisiert ist, als Lohnarbeit, sage ich, da ist das zu Hause hocken und ein wenig rumgammeln sehr viel menschenwürdiger, als da hinzulatschen. Ansonsten, dass es auch für die Leute... Aber jetzt überlegt einmal von wegen eurer Frage mit dem Funktionieren. Wenn du schon sagst, den ganzen Tag bloß rumgammeln ist auch kein Spaß, dann kannst du auch mal überlegen, sie dann pro Tag 3 Stunden zum Arbeiten einteilen, damit wir all was haben davon. Ja. Soll dann bloß über einen furchtbaren Zwang passieren können? Oh, lache ich ja laut. Das heißt, furchtbarer Zwang, die kriegen alles, was sie zum Leben brauchen, wenn sie noch. Eben, und schaffen dürfen. Dürfen es dann auch noch dafür. Das, was man zum Leben braucht. Und wenn du mehr willst, musst du irgendwas tun. Nein, es gibt doch alles, wieso mehr? Ja, mehr gut, okay, wenn du besondere Spleens hast, du willst eine ganz besondere Sort von Musikanlage, ja. Willst du eine ganz besondere Sort, dann hast du einen Haufen Zeit, wo du dann basteln kannst wie ein Verrückter. Und einen Club aufmachen kannst, wo du mit 50 anderen das machst. Wenn du Zeit genug hast, geht doch alles. Deswegen muss man die Leute auch zwingen, ganz ohne Zwang geht es nicht. Ach. Sonst macht keiner mehr was. Aber wer steuert den Zwang? Mann. Ich finde Zwang auch nicht gut. Warum verstehst? Warum denn Zwang? Aber meine Motivation ist schon. Verstehst? Nimm doch mal dann DDLer, was er für einen Scheiß erzählt. Nimm doch mal dann DDLer, wenn das mal so eingerichtet ist, sagen die meisten Leute sofort wieder was anderes, können sich gar nicht vorstellen. Das sagen sie doch zu der Sauerei, die sie jetzt am Hals haben. Ah, die kann man doch gar nichts anderes vorstellen. Hier muss man wenigstens schaffen, sagt der Idiot. Ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt mit der Moral auf alles losgeht, ist das nicht klar. Warum sollen ausgerechnet dann, wenn es ein wenig vernünftig zugeht, die Leute sagen, das will ich auf keinen Fall, wo sie zu der Scheiße, die sie dauernd am Hals sagen, ständig sich Sachen einleuchten lassen, in der Zeitung vorschreiben lassen, in dem Sinn vorschreiben, von gebildeten akademischen Menschen als das Paradies auf Erden vorstellen lassen und das nachher auch noch unterschreiben. Sollen sie bei dem, wo es um ein bisschen was Vernünftiges geht, sagen sie, das kommt ja überhaupt nicht vor, da lege ich meine Hände in den Schoß und jeder, der sie da reinlegt, ist untätig. Du hast vorhin noch den Idealismus angesprochen, den Teil. Ich meine damit aber den Idealismus noch einen Schritt vorher. Ich glaube schon, dass ich in der Lage wäre, in einer Gesellschaft, die wir gerade uns überlegt haben, so ein bisschen meinen Teil zu leisten und auch den produktiven Teil davon anzunehmen, vielleicht sogar noch darüber hinaus und was weiß ich. Aber wir reden jetzt gerade davon, von der Umsetzung. Ich meine, ich zumindest habe vorhin das Gefühl gehabt, wir könnten darüber reden, weil schließlich ist, sonst reden wir wirklich über Utopien. Auf jeden Fall, wenn wir nur darüber diskutieren, wie es sein könnte. Wir müssen auch überlegen, wie wir hinkommen. Und wenn ich überlege, wie wir hinkommen... Aufhetzen, wunderbar. Das nebenher neben der Arbeit. Und außerdem gibt es einfach wichtige Leute dafür. Und dazu gehört einfach die Mittelschicht und nicht nur die großen... Nee. Natürlich, wir brauchen Massen. Das sagst du natürlich. Die Mittelschicht bekommt Masse, von mir aus. Gut. Es gibt da Leute, die sagen, es sind eigentlich alle Mittelschicht. Ich sag mal, ich muss meine Eltern und meine Familie überzeugen. Zumindest. Und da muss jeder von uns. Aber das schaffe ich im Leben nicht. Kannst du niemanden ändern. Erklär mal 50 Jahren mal ein paar dieser Ideen. Mein Gott, kannst du niemand ändern. Ich habe mich ja geändert irgendwann, oder? Du hast dich geändert, aber nicht jemand anders hat sich geändert. Was bist du denn für einer? Er hat sich geändert, ich habe mich geändert, aber du wirst mich nicht ändern und ich werde dich nicht ändern. Mann, da sind ein paar Leute, in der Gegend rumgerannt, die haben ein bisschen was anderes erzählt und euch das überlegt. Du hast schon mehr gewollt, eventuell. Ja. Aber das wird sich geändert. Der Lehrer hat sich auch geändert, oder? Was? Der Lehrer in der Schule. Ja, aber Veränderung ist, wenn die Veränderung besser ist, als das, was da ist. Das ist eine autoritäre Haltung oder eine anti-autoritäre Haltung. Ich bin normal offen für was Gutes, was kommt. Wenn jemand was gescheit sagt, nehme ich das an. Genau. Oder du bist geschädigt durch die Schule. Natürlich. Kann der anders denkt, du kannst ihm nicht dein Ding aufziehen. Natürlich, aber das ist doch nicht das Problem. Wenn ich sage aufhetzen, dann sage ich immer... Die schon gegenseitig so kämpferisch ist, dass sie nicht mehr auf anderer kognitiver oder sonstiger Ebene arbeitet. Wenn sie schon gegenseitig dauernd sich unterscheiden müssen und bessere Ränge und bessere Flüger. Das sind jetzt blöde Diskussionen. Ja. Weil, Mensch, das ist doch wirklich simpel, da brauchen wir nicht rummachen. Na klar, ändert jeder bloß sich selber. Nein. Und aufhetzen sage ich auch in dem Sinn, dass ich den Leuten sage, so, überlegt euch mal. Ja. Macht euch mal den Gedanken, überlegt mal, was ihr da erzählt, ist da was dran. Und wenn er sich überlegt und sagt, ach so, das stimmt ja, dann fängt er langsam an, sich zu ändern. Natürlich, ich konnte es dem nicht mit dem Nürnberger Trichter neu knallen. Aber wenn er den Gedanken sich nicht zu eigen macht, kriegt er nie Zustand. Logisch, insofern kann jeder bloß sich ändern. Übrigens, deine Alten ändern sich selber oder nicht? Ja, und ich sage, sie tun es nicht. Zumindest ja, nicht so, wie du Mann, sagst. Dann wende dich und an einen anderen. Das ist nicht, dass ich zu wenig Hoffnung da reinsetze oder zu wenig Ideal reinrede. Das ist einfach gedanklich gesehen ein Fakt. Und das sind nicht nur meine Alten, das sind viele Menschen. Und ich glaube, dass es ohne diese Menschen nicht geht. Und damit erkläre ich das für unrealistisch, zumindest. Du schaffst, keiner von uns hat eine gute Familie, dass du sagst, hey, so könnte man das lassen. Keiner von uns schafft, seine eigene Familie so zu verändern, dass man sagt, hey, guck mal, jetzt da den Fehler macht er nicht mehr oder das könnte auch besser machen. Das geht nicht. Nicht mal die eigene Familie geht es. Wenn du dann die Massen aufhältst. Du änderst nur jemanden, wenn die Änderung für ihn besser ist. Wenn er sieht, okay, da habe ich was davon. Ich weiß es auch. Und dann sehe ich es nicht sein, Erkläre ihnen nicht, was besser ist. Erkläre ihnen, was ist. Du hast es noch nicht angesehen. Es gibt zwei Optionen. Den einen Weg zu gehen oder den anderen. Wenn du wirklich überzeugt bist von dem anderen Weg, dann gehst du den Weg. Genau. Dann gehst du den Weg, aber du bist immer noch nicht überzeugt, sodass du dir diese Vorstellung bist, meine Eltern werde ich eh nicht überzeugen, weil du eigentlich noch nicht überzeugt bist. Und was wenn der Weg wirklich für dich. Also ein Punkt, da müssen wir heute mal Schluss machen. Wir können am Mittwoch weitermachen, ist ja mein Vorschlag. Ein Punkt noch zu dem, was du gesagt hast. Das ist ein Fehler in der Argumentation. Wenn du denn immer bloß sagen willst, du weißt was Besseres, landest du immer bei der Frage, die sie auch schon dauernd gegeben hat. Das gibt's doch gar nicht. Woran sehe ich, dass denn das besser ist? Mach doch den Vergleich gar nicht. Solange die nicht überzeugt sind, dass das, wie es hier ist, nichts taugt, suchen die doch sowieso nicht noch was Besseres. Genau, das ist der Punkt. Wenn sie sagen, mir geht es jetzt einigermaßen okay, also wenn ich mich ändere,